Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Das habe ich irgendwann schon mal gehört. Ja, letztes Jahr, ne? Ja, gehört. Ja. Hallihallo, frohes neues Jahr allerseits. Ich fände es ja toll, wenn wir uns Charlton Heston leisten können, der uns mal ansagt, aber leider ist er ja schon tot. Ja, das ist das einzige Hindernis, ansonsten. Ansonsten könnten wir da wahrscheinlich mal anfragen. Genau, jetzt eine E-Mail geschickt. Wir sagen ihm einfach, wir mögen Schusswaffen und. Dann macht er alles, genau. Was wir uns auf jeden Fall leisten können in Zukunft, ist Soylent Green. Ja, ich habe gehört, das ist Menschen. Menschen? Ja, Soylent Green is people. Das ist eine Ökodystopie oder so steht da. Ja, da würde ich Wikipedia gleich mal irgendwie fragen, warum. Also klar, okay, es ist Umweltverschmutzung und Überbevölkerung werden thematisiert, aber der große Teil hier geht eigentlich nicht um ökologische Dystopie, sondern einfach halt Dystopie. Ja? Die Menschen leben im Dreck und im Niedergang. Also weißt du so one man's dystopia is another man's utopia. Ja. Bleibt da immer die Frage, sind die ganzen Katastrophen natürlichen Ursprungs oder ist es alles menschengemacht? Also zumindest hier bei Soylent. Bei Soylent ist es menschengemacht. Jetzt hast du den Film aber gespoilert. Die ganzen Katastrophen, oder? Die waren schon vorher da. Spoilert ist gut, jetzt von 1973, wir müssen ja spoilern. Die Katastrophen waren schon vorher da, die Krise da in der Gesellschaft hat es nur offengelegt, wie das System kaputt ist. Ja. Das ist inhärenter systemischer hier Soylent Greenismus. Ich habe eben schon vorher zum Chris gesagt, als wir hier noch saßen und es noch nicht losging. Ich habe den als kleiner Junge gesehen, vielleicht mit 12, vielleicht mit 13. Ja, ich auch. Und ich weiß, wie schwer der mich beeindruckt hat, auch als kleines Kind. So, ja. Diese Szene, wo die Leute mit den Schaufelbaggern von der Straße geräumt werden. Das ist auch richtig super gemacht. So, das ist halt so ein Set und da sind zu viele Leute da auf diesem Set. Und es sieht einfach sehr krass aus. Es ist richtig schön gemacht. Also ich habe mir den nochmal angeguckt vor ein paar Jahren und ich fand den ganz schön langweilig, ehrlich gesagt. Bis auf die letzte Viertelstunde oder so. Naja, wow. Gut, es ist kein Actionfilm, es ist ein Drama. Ja, und früher wurden Filme eben anders gedreht, ne? Ja, eben. Ja. Ich habe gestern Unternehmen Petticoat geguckt. Das lief auf RBB oder so. Bei einem Freund lief das. Wir haben so einen Spaß wieder gehabt. Das macht so einen Spaß, diese 50er, 60er Sachen zu gucken. Ich dachte, das ist ein Ernährungsfilm. So. Petticoat? Kennt ihr den nicht? Mit hier Gregory Peck, ist es Gregory Peck, glaube ich, als Kommandant von einem U-Boot, das halt dann Frauen an Bord nehmen muss im Zweiten Weltkrieg und hinterher noch schwangere Frauen und Jack Lemmon als snobistischer Offizier, der eigentlich nur da ist, um Frauen zu beeindrucken. Sehr lustiger Film, schöne Dialoge. Und am Ende müssen sie das Ding wegen Materialmangel, müssen sie das U-Boot rosa anmalen. Wie heißt der Film? Unternehmen Petticoat. Sehr unterhaltsam. Warum fangen wir jetzt hier die Folge damit an? Wie ist das thematisch relevant? Jahr 2022. Das ist halt der deutsche Verleihtitel, der damals schon, also ein Titel, der mit drei Punkten anfängt und dann mit drei Punkten weitergeht, war auf jeden Fall schon mal was Neues und ist halt aus dieser Zeit, als man unbedingt noch mit Gewalt jedem Film einen deutschen Titel geben wollte. Der Originalfilm halt Soylent Green heißt, nach dem verdächtigen Nahrungsmittel, das im Film eine Hauptrolle spielt, hat man in Deutschen halt Jahr 2022 die überleben wollen. Daraus. Ja, haben wir das auch geschafft, ne? Ja, hätten sie uns vor allem Green genannt, hätten sie wahrscheinlich sehr viel mehr Leute gesehen, vor allem in den letzten 20 Jahren. Ja, kann sein, aber wer weiß, ob Deutschland dann 1973 schon reif dafür war, einen Film mit dem Namen, irgendwie, ob der überhaupt jemand interessiert hätte. Die können ja Soylent Grün nehmen. Grün war doch auch im Trend, damals schon. Ja, pro Farben und so. Ich meinte mich nämlich auch zu erinnern, dass die Vorgänger von dem Soylent Green nämlich rot und gelb waren. Mit anderen Worten, wir haben rot, wir haben gelb, wir haben grün. Also 2022. Hat das was mit dieser Nährstoffampel zu tun? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ihr habt es zuerst gehört, die Bundesregierung ist Menschenfleisch. Ist oder ist? Ist. Ach so. Tja, das ist doch eine gute Einleitung zum Waldmännchentag. Den haben wir heute übrigens. Ich freue mich schon, wenn wir dann 2300 am 3. Januar irgendwie über Flucht ins 23. Jahrhundert sprechen. Was sind denn Waldmännchen? Ach nee, heute ist der Waldmännchentag. Nur so nebenbei. Waldmännchen. Sag mir nichts. Wenn ihr in den Wald geht, keine Bäume fällen, sonst kommt das Waldmännchen und holt euch. Das ist toxische Maskulinität von dem Waldmännchen. Waldmännchen. Hat er keine Frau? Nein. Es ist doch ein Dämon, den kann man doch kein weibliches Geschlecht zuschreiben. Da wird man doch alle Frauen beleidigen. Ja, so ein Succubus, ja, so weit kann man, wird doch immer gern genommen. So. Ja gut, es gibt vielleicht auch Waldfräuchen dann oder Waldweibchen. Oh, okay, ich glaube deswegen. Waldmädchen. Waldmädchen. Ja, das hört sich doch schon wieder lecker an. So. Ja, lecker Waldmädchen. Ja. Ja, ein Waldmeistermädchen. Ja, na gut. Ibims als Sprachkritiker. Ja, bin ich. Floskel.de oder sowas, ne? Ja, genau. Das soll so irgendwie dieser Herr Pirsch oder Peitsch oder wie der heißt, der alle Leute irgendwie bei Twitter als. Perch. Oder Perch als Depp, Trottel. Idiot, so. Trottel. Ja, bezeichnet. Also, ich hab ihn jetzt nicht so genannt, sondern habe nur wiederholt, was er so auf Twitter den Leuten unter ihre Tweets schreibt. Und die meinen, Eigenverantwortung wäre die Floske des Jahres. Eigenverantwortung. Ja, vor allem, dass das. Floske nicht aus mehreren Worten oder so? Ich dachte. Dass das so einen riesen Aufriss macht mit Spiegelbericht und so, finde ich am lustigsten, weil wir haben hier drei Soja-Hanseln, die zusammen ein Netzprojekt veranstalten. Und da wird ein riesen Ding gemacht. Also ich erwarte in den nächsten Tagen halt die Berichte über That Safe Space .net, weil es ist auch nichts anderes als ein Programm, was jemand oder Projekt, was jemand im Netz macht. Warum wird da nicht irgendwie. Und Sprachkritiker. Alter. Also ich bin dafür, dass wir hier für 2022 ja als Floskel des Jahres den Begriff Floskel des Jahres nehmen. Das ist Allein dieser Name von dem Projekt hier, Floskelwolke, könnte ich schon aus dem Fenster springen. So viel, wie immer geredet wird über Gemeinwohl und hier Solidarität und diese ganzen Geschichten. Also das ist für mich eher eine Floskel als Eigenverantwortung. Also. Ja, es wird ja unterstellt, Eigenverantwortung heißt, jeder wird sich selber überlassen. Und dafür wird es ja auch manchmal benutzt. Aber an sich ist es ja ein schönes freiheitliches Prinzip. Aber vielleicht ist nächstes Jahr ja Freiheit die Floskel des Jahres, ne? Wer weiß. Das kann eben auch als Wieselwort verwendet werden und vieles auch, wie andere Worte auch. Aber was Besonderes, finde ich, ist es nicht in der Beziehung. Ja, vor allem, wieso muss es beim Spiegel sein? So, wieso? Ja, das kommt auch noch in der Tagesschau. Ja. Ja, keine Ahnung. Luther soll weg, Lex, Marx Lex darf Luther bleiben. Soll weg, aber Superman darf bleiben. Ach nee, Luther und Marx. Es gibt in Berlin eine Studie von schlauen Leuten, die hat 290 Fälle von unter Verdacht stehenden Straßennamen festgestellt. Der Herr Luther steht hier nur stellvertretend wegen seiner antisemitischen Äußerungen, sagt man halt. Zum Beispiel darf man nach dem keine Straßen benennen. Und die NZZ zeigt uns hier mal ein paar mehr noch Beispiele. Also das ist eine Studie im Auftrag des Berliner Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn. Es gibt natürlich da auch Fälle, die ohne Frage sind, wie zum Beispiel dem in die Planung von Nazi-Verbrechen verstrickten Personen wie dem Spandauer Stadtbaurat Karl Elkart. Da ist es relativ unstrittig, wenn man jemandem solche Dinge nachweisen kann, sollte keine Straße nach ihm benannt werden, das sehe ich ähnlich. Wenn man dann aber den Namen Johann Wolfgang von Goethe auf der Liste der problematischen Straßen findet, da. Ja, aber wieso wollen Sie, warum wollen Sie Luther loswerden? Luther, weil er antisemitische Äußerungen getätigt hat. Okay, und warum wollen Sie Karl Marx behalten? Der hat doch ebenso antisemitische Sachen gesagt. Naja, das ist natürlich jetzt die Lesung der NZZ und natürlich auch der politischen Gegner von solchem Woken-Scheiß. Ich denke mal, man wird dann, ich weiß gar nicht, ob es hier eine Begründung da drin gab. Ich meine, Luther war ja im Prinzip ein Christ und von daher sowas wie Konkurrenz zu den Juden, von daher auch wiederum, ich glaube, früher war die Sprache vielleicht nicht ganz so sanft und dann ist man miteinander nicht so gut umgegangen. Also ich glaube, seine Verdienste, sagen wir so, überstrahlen da seine Fehler oder so. Also zum Beispiel Goethe hat antijüdische Stereotype benutzt angeblich. Der darf aber noch hoffen, weil er wird zur weiteren Forschung überstellt von der Studie sozusagen. Es gibt da verschiedene Kategorien. Das ist die niedrigste Stufe, weitere Forschung. Konrad Adenauer, da sollen Menschen in Zukunft informiert werden, wenn sie den Adenauerplatz betreten, dass der angeblich auch mal antisemitisch sich geäußert hat. Sollen die Straßen, die nach zum Beispiel dem Herrn Stauffenberg benannt werden, sollen mit einer Informationsplakette verbessert werden, damit die Leute nicht glauben, der wäre ein Heiliger gewesen. Bei Karl Marx scheint der Mangel an Beweisen so klar gewesen zu sein, dass er in dieser Liste trotz seines Werks zur Judenfrage nicht auftaucht. Kann man jetzt überlegen, ob da vielleicht jemand halt die Studie so haben wollte, wie er so wollte und dann bei anderen Leuten mal die Augen zugedrückt hat und gesagt hat, ach, der Karl, der war ja ein Guter, dem verzeihen wir sowas einfach, keine Ahnung. Was ich aber auch sehr, sehr gut finde, ist, dass die NZZ hier dann oder der Oliver Maxan auch sagt, ein Straßenname ist keine Heiligsprechung. Also ein Straßenname entbindet nicht von der Möglichkeit, dass die Person vielleicht auch andere Seiten gehabt hat, sondern es ist eine Würdigung für bestimmte Seiten. Zum Beispiel beim Herrn Adenauer, dass er nach dem Krieg halt der erste Bundeskanzler war, oder für den Herrn Stauffenberg, dass er sein Leben dafür aufs Spiel gesetzt und geopfert hat, Hitler umzubringen. Und ob die Leute, also dass Leute eindimensional sind, glaubt ja auch wirklich keiner eigentlich, außer vielleicht den Woken. Aber jeder andere weiß, dass auch bei einem Gandhi oder einer Mutter Teresa dunkle Seiten unter diesen großen Taten sind, die sie halt vollbracht haben. Ja, bin ich mir nicht so sicher, ob das jeder weiß. Aber ja, manche wissen es. Ja, aber dieses Luther-Ding, das ist so eigentlich immer das, was ich dazu zu sagen habe. Bei mir hier in Hannover, da ist das große Straßennamen-Umbenennen auch im vollen Gange. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da haben sie nämlich die Straße direkt vor dem Landtag hier bei uns umbenannt. Die war, glaube ich, benannt nach dem ersten Landtagspräsidenten nach dem Zweiten Weltkrieg, und von dem haben sie dann auch noch irgendwelche Dinge ausgegraben, die der angeblich da irgendwie gemacht haben soll oder so. Weiß ich nicht genau, aber dann ging das, damit hat es halt angefangen und dann ging es halt immer weiter. Und dann war dies wieder falsch und jenes war falsch. Und häufig haben sie es dann dabei belassen, da dann irgendwie nur so ein Infoschild unten drunter zu packen unter diese Straßennamen, was ja prinzipiell jetzt auch nicht so schlimm ist. Also gibt es ja auch bei allen möglichen Figuren, die jetzt auch nicht so bekannt sind, dass da nochmal irgendwie drunter steht, wer das überhaupt war. Und also. Ja, aber es geht ja hier auch um eine moralische Einordnung. Ja, eben, das stimmt. Das ist ein bisschen was anderes. Da lande ich halt auch immer wieder bei dem Luther, und das habe ich ja auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Hass- und Hetze-Diskussionen, die wir immer haben. Der Luther hat ja unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel Von den Juden und ihren Lügen, wo er da irgendwie groß ausholt zu dem Thema, ein ganzes Buch. Und darauf hat sich ja unter anderem hier damals der Propaganda-Heini von Nazis drauf berufen, hier der Stürmer-Herausgeber, Herr Streicher, in seinem Nürnberger Prozess, sozusagen als Verteidigung, dass diese Ansichten, die er da vertreten hat, halt in Deutschland schon lange vertreten werden und quasi nicht nicht von ihm erfunden worden Es ist so wäre die oder deutsche so. Kultur, ja. Ja, genau, das war quasi die Argumentation davon, ja. Und ja, und das ist ja nicht nur das Einzige. Dieser Typ hat später dann im seinen berüchtigten Reden im Suff, hat er so ziemlich gegen alle Leute ausgeteilt, die es überhaupt gibt, und alle möglichen Foltermethoden gefordert und was weiß ich nicht, was alles. Also, und solange wie man nach dem noch irgendwie Straßen benennen kann, aus meiner Sicht, nach dem Luther, kann man sich das eigentlich komplett schenken, diese ganze Diskussion. Ja, aber da sind wir an einem wichtigen Punkt. Sollte eine Stadt wie Berlin, die ganz andere Probleme hat, eine Gutachten wie das überhaupt finanzieren und sollte das irgendeine Priorität Ja, es ist halt die Frage, ob die das haben wissen. Ne? und Das am soll ja, Ende, wir sehen steht das halt jetzt so, noch. aber der gewöhnliche Durchschnittsberliner, der macht sich halt Gedanken, dass wir ja die SUVs nicht mehr fahren dürfen oder am besten gar keine Autos. Also es Ja, ist teilweise da und die ziemlich eine Frage, die ich noch zwiegespalten. stellen möchte, und diesmal zwar ernsthaft und nicht als rhetorische cui bono: Wem nutzt das? Wem? Wem nutzt dieser Ja, vor ganze allem, weißt du, Aufwand? so, ich hocke da und überlege mir so die technische Seite dahinter, denn die Straßennamen sind einfach halt funktional entstanden. Und so, du hast halt so ein Ding, da willst du halt navigieren können und dann brauchst du einen klaren Namen. Und wenn man die jetzt ändert, ja, so, dann muss man das auch alles einspeisen in die Karten, in die Navigationssysteme und so. Und es ist halt verwirrend, weißt du, Ja, und und die ich Leute erinnere dann würden da auch auch nochmal selbst die alten Namen an verwenden für diese die ganze Straße. Posse um diese Mohrenstraße, ne, die sie ja dann umbenennen wollten und benennen wollten nach ausgerechnet einem Typen, der ja diesen Begriff Mohr sogar in so einer wissenschaftlichen Refutation da irgendwie verwendet hat. Und I want more. Ach nee. was halt ein komplett gebräuchlicher Begriff war. Wo man halt sagen kann, dass es heutzutage kein gebräuchlicher Begriff mehr ist, aber es ist keine Beleidigung, es ist nicht rassistisch, es ist einfach nur ein bisschen altmodisches Wort. Und wenn man jetzt so argumentieren würde, dass einfach keiner mehr weiß, was sich hinter dem Begriff Moor verbirgt oder so, dann könnte ich das noch irgendwo nachvollziehen. Aber jetzt irgendwie zu sagen, das ist definitiv rassistisch, ist einfach Schwachsinn. Also, und ja, also, und das wird auch nie enden. Also, die werden da immer irgendwas finden, was sie da irgendwie aufregt. Ich meine, wir sehen das ja schon bei unseren Zeitgenossen heutzutage. Das ist ja quasi irgendwie unter allen Leuten, die ein bisschen bekannter sind oder so, ja praktisch auch niemanden gibt, der jetzt so wirklich komplett ohne jeden, dass irgendwelche Dinge aus seinem Privatleben in irgendeiner Art und Weise von irgendwem irgendwie so und so aufgefasst werden, dass sie irgendwie moralisch nicht ganz das Beste sind. Ne? Allegedly. Ja, weil, Ja. weißt du, Cancel Culture ist ja dieses Ding von wer sucht, der findet. Weißt du, du gehst da hin, untersuchst jemanden auf irgendwie Sachen hin, nach denen man ihn canceln könnte, wenn du Bock hast. Und dann findest du was. Weißt du, reißt es aus dem Kontext und ja, dann kannst du jeden loswerden so. Aber nee, Cancel Culture gibt's ja nicht, habe ich gehört. Ja, was heißt Kontext? Ich meine, du kannst ja auch diese ganzen, wir werden das auch heute noch sehen, was ja teilweise bei den Leuten da schon die roten Linien irgendwie sind von Dingen, die man sagen darf. Ne? Das ist ja Es absolut gibt Banane. keine roten Linien mehr. Und was jetzt irgendwie alles die Leute als rechtsextrem irgendwie kennzeichnet oder so, das ist ja auch absoluter Schwachsinn mittlerweile. Also. Eine noch Sache zu Marx, wenn Leute Interesse haben, hier von Zuschauern mal mehr zu erfahren, wie der Typ so war, ja, hat der ehemalige Marxist Thomas Sowell so ein richtig tolles Buch dazu gemacht. Gibt es auch als Audiobuch auf YouTube, kann man finden. Das heißt Marx the Man. So, Marx als Mensch, so. Und ja, da wird halt einfach erzählt, biografisch, was der Typ so gemacht hat und wie der so drauf war. Das Ich ist auch würde gerne interessant. noch ein Stück aus dem Artikel zum Abschluss vorlesen. Auch nähert man sich magischem Denken, wenn man glaubt, Werk und Autor seien deckungsgleich und schon durch ihre Urheberschaft hoffnungslos kontaminiert und der Öffentlichkeit nicht zuzumuten. Beispiel Richard Wagner. Die Forschung neigt ganz überwiegend dazu, den Komponisten als Antisemiten zu sehen. Nun fordert die Studie aber nicht nur die Umbenennung von nach Wagner benannten Plätzen und Straßen, sondern auch derjenigen, die den Namen seiner Werke tragen, wie die Tannhäuserstraße. Als nächster Schritt wäre es nur konsequent, Wagners Werke auch von deutschen Bühnen zu verbannen. Das dürfte in dies leicht leichter umzusetzen sein als die Tilgung Martin Luthers aus dem Leben des Protestantismus. Der Name des Reformators soll wie der von rund 100 anderen Persönlichkeiten ebenfalls von Berlins Straßenschildern verbannt werden. Tja. Lass mal Martin Luther ausbuddeln gehen und schauen, ob er schwarz war. Ja, das ist überhaupt, wollte ich gerade noch drauf hinaus. Nämlich der Herr Luther aus Deutschland profitiert ganz stark davon, dass er einfach verwechselt wird mit dem Herrn Luther aus Amerika, dem schwarzen Bürgerrechtler. Ja, aber ohne den Luther würde der andere ja nicht so heißen. Ja. Das ist auch wieder wahr, ja. Aber ich meine, das ist halt das Ding. Also, dann wird Martin Luther King jetzt gecancelt. Da ist war Luther eigentlich auf dem Al-Quds-Marsch? Gibt es da Fotos? Nee, da wäre er aber hingegangen wahrscheinlich. Weil, also, das ist ja heute irgendwie so der Eindruck, dass irgendwie diese Reformation halt dazu gedient hat, um irgendwas liberaler zu machen oder so. Das ist aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also, das war ja sozusagen, dass die katholische Kirche alle möglichen Dinge dazu erfunden hat, die nicht in der Bibel standen. Und der Herr Luther, die ja deswegen ja auch auf Deutschland übersetzt hat, damit die Leute da reingucken können und das dann so machen können, wie das da drin steht. Der Typ war ein Fundamentalist. Und ja, weil, weißt du, so Martin Luther und Karl Marx würden sich super verstehen. So herrscht da keine Kontaktschuld dann. Ja, so wie der Martin die Bauern verraten hat im Bauernkrieg, glaube ich nicht, dass Marx gut auf ihn zu sprechen gewesen wäre. Aber das ist auch so eine Seite von ihm, die gerne verschwiegen wird, wenn es nur um den religiösen Martin Luther geht, dass er ein elender Verräter war, der den Bauern erst Mut gemacht hat und sie dann verkauft hat. Weißt du was? Wir canceln einfach Gutenberg. Packen wir ihn auch auf die Liste. Weil ja. Ohne Buchdruck gäbe es keinen Luther und dann wäre alles gut. Stimmt, die Buchdruck führen zu Taten. Ja, ja. Ja, dieser Artikel ja, hat meine Güte, hat der die Runde gemacht. Beziehungsweise diese Statistik hier draus, dieses Bild. Bundesanwaltschaft macht vor allem Islamisten zu schaffen. Und hier sehen wir halt eben, dass Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus von der Bundesanwaltschaft, dass sie da halt eben größtenteils mit Islamismus zu tun haben, wirklich überwältigend viel im Vergleich zu Linksextremismus. Kann ich mal zwischenfragen? Hat mir nicht letztens irgendwo rausgearbeitet, dass diese islamistischen Anschläge oder sowas, dass sie auch den Rechten zugeordnet werden? Wollen das eben teilweise rechtslastige Organisationen aufnehmen? Ja, nur bei... Das war so Sachen wie, wenn ein Syrer ein Hakenkreuz irgendwo hinmalt. Genau, das dürft ihr halt auch nicht verwechseln, weil diese Bundesanwaltschaft ist halt nicht zu verwechseln mit der Polizeikriminal... Polizeikriminalstatistik, ja. Wie heißt das Ding? PKS, ne? Weil das ist ja was anderes. Bundesanwaltschaft, das steht ja auch drin, wird auch ausgeführt in diesem Artikel von der NZZ. Ich habe auch zuerst gedacht, dass es sich hier um die Schweizer Bundesanwaltschaft handelt, aber nee, weil erstmal nur dieses Bild rumging, wo halt steht Bundesanwaltschaft und ich hatte das nur kurz gegoogelt und es scheint auch in der Schweiz eine Bundesanwaltschaft zu geben, wenn ich mich da nicht vertan habe. Aber dieser Artikel bezieht sich natürlich auf Deutschland und es geht hier halt um die Frau, wie heißt sie, ich will mal sagen Fraser, aber nee. Phaser auf Phaser, Betäubung. Phaser. Merkt ihr ganz einfach, Phaser auf Betäubung. Phaser auf Betäubung. Die Nancy. Genau, und aber sie schreiben ja auch, dass quasi ja alle in Deutschland dieses Liedchen singen, dass ja der Rechtsextremismus mit anderen, mit Abstand irgendwie das schlimmste Problem wäre. Und das ist halt zumindest nach der Bundesanwaltschaft, was sie ja hier auch schreiben, dass die ja für die schwer staatsgefährdenden Dinge zuständig ist. Und da tippt sich das Bild halt auf den Kopf und sie sagen halt freundlicherweise natürlich auch noch dazu, dass das im Moment bei Körperverletzungen nicht so ist. Also da ist rechtsextrem motiviert. Also jetzt vom Verfassungsschutzbericht her sind da die Körperverletzungen auf jeden Fall doppelt so viele wie linksextremistisch motiviert, zumindest nach diesen Sachen. Und hier weiß ich jetzt wieder nicht, ne, was da jetzt reingezählt wird. Ob da auch graue Wölfe jetzt mit bei sind oder so unter Rechtsextremen, das weiß man halt nicht so richtig. Aber wenigstens gibt es einen Link. Und sie schreiben hier halt eben auch, dass sie natürlich, also dass, wenn man sich jetzt nur die Straftaten generell anguckt, dass das halt verzogen ist wegen den sogenannten Propagandadelikten, was Mars auch gerade schon angesprochen hat, also mit irgendwelchen Hakenkreuzschmierereien, wo es ja bei den Linken keine vergleichbaren Dinge gibt. Und deswegen ist es da halt eben auch schon nicht ganz so kann richtig aussagekräftig. Es kann auch sein, dass linksextreme so Körperverletzungen da nicht drin ist, weil die dann, keine Ahnung, so legale Wege finden, das doch zu machen, so mit irgendwie Wasser werfen oder mit Farbe werfen, mit Eiern werfen, das ist dann, wird boah, das so gezählt, die Gesinnung angelastet. Weiß ich nicht. Aber ja. Was ist denn das für ein Turm? Das muss eigentlich auch Körperverletzung sein. Also. Ja. Was ist das denn für ein Turm da? Das ist der Islamismus-Turm. Er ist jetzt die NZZ, der war endgültig rechts, oder? Also das sind neu eingeleitete Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft im Jahr 2021 bis Ende Oktober. Da sieht man halt Islamismus mit so 200 und Rechtsextremismus und Linksextremismus jeweils so, keine Ahnung, mit 15, 20 vielleicht, nicht mal das. Und ja, also Islamismus ist hat halt einfach mehr als zehnfach mehr Ermittlungsverfahren. Okay. Ja, wie gesagt, mit schwer staatsgefährdenden Sachen sind das. Ja. Yeah. Weil sonst würde sich da nicht die Bundesanwaltschaft drum kümmern. Das war ja auch das, wo sich die Leute drüber aufgeregt haben, dass die sich da ja auch der Frau, ja, wie hieß sie nochmal? Mit dem Hammer. Das ist jetzt aber hier, wie hier, das ist ja mit Bias. Die Linksextreme mit dem Hammer. Die Anwaltschaft hat ja wahrscheinlich einen Bias, ne? Das ist die Erklärung. Ne? Die meinst Lina du meinst du. Lina, genau, ja. Ja, genau. Ja, da haben sie sich ja beschwert, dass sich die Bundesanwaltschaft da um die kümmert. Aber das ist genau das, wo die für vorgesehen sind. Also. Vor allem auch interessant ist, dass Rechtsextremismus und Linksextremismus fast gleich auf sind, aber es mehr Fälle, Ermittlungsverfahren zu Linksextremismus gab als zu Rechtsextremismus. So ein kleines bisschen mehr. Urtica sagt im Chat, das ist das Minarett des Islamismus. Nice. Das neue Logo von DTIP. Ja, und in Berlin gab es eine, was war es, Studie, Befragung, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas mit. Eine Studie mit Befragung. Wie die Merkel an Studien rum, ich denke, die Wissenschaft hat immer recht. Und auf jeden Fall haben da 90% von den befragten Neuköllner Schulen von regelmäßigen Vorstellungen mit religiös motiviertem Mobbing oder Unterdrückung von Mädchen berichtet. Und sie wollen jetzt hier eine Anlauf- und Dokumentationsstelle konfrontative Religionsbekundung, auch schöne Bezeichnung auf jeden Fall, die soll eigentlich im nächsten Jahr starten. Cool. In Köln, aber ist noch nicht bekannt, ob die finanziert werden kann, wie hier steht. Warte, du hast die Straßen umbenannt werden müssen. Es ist kein Geld da für die Anlaufs- und Dokumentationsstelle. Du hast im nächsten Jahr gesagt, aber es ist im neuen Jahr, also in diesem Jahr. Ja. Also, ich glaube, eben nach einer Streitstelle statt einer Streitschlichtungsstelle. Aber konfrontative Religionsbekundung ist auf jeden Fall. Allein wenn du Geld haben willst in Berlin, darfst du natürlich nicht wirklich da reinschreiben, worum es geht. Für, keine Ahnung, islamistische Religionsbekundung an Schulen oder sowas. Sondern du schreibst halt konfrontative Religionsbekundung. Da können sich alle irgendwie, da kann man auch konfrontative Christen drunter verstehen. Dann ja, oder konfrontative Buddhisten. Ja, was soll das? Warum? Ja, wenn ich sowas schon wieder sehe, bessere staatliche Kontrolle von Koranschulen, es kann nicht sein, dass einigen Schülern am Wochenende das Gegenteil der Unterrichtsinhalte an der Schule beigebracht wird. Ja, tut mir leid, Leute. Religionsfreiheit, könnt ihr gar nichts machen, sage ich euch gleich. Wird nicht gehen. Wenn die das ja, wollen. Aber halt nur, weil wir den Islam und auch vor allem diese Ausführungen des Islams, nämlich diese hart islamistischen Koranschulen, weil wir die immer noch als Religion betrachten. und nicht als politische Kraft. Die grüne Abgeordnete. Die einzige Möglichkeit, das zu ändern, ist zu sagen, solange der Islam nicht sich benehmen kann, ist ja keine Religion. Anders können wir dann dem nicht Herr werden. Die grüne Abgeordnete Susanna Kahlefeld hält das Projekt für fachlich falsch aufgesetzt. Zitat: Statt Lehrer eine Hilfestellung zu bieten, wenn sich Schüler provozierend verhalten, ist das Ziel einzig und allein Religion an sich als ein Problem darzustellen. Sind sie denn kein? Ja, aber das ist doch auch eine reine Abwehrmaßnahme. Hat doch mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Ja, laut denen ist es ja halt eben von wegen, nee, Islam ist Frieden und das hat überhaupt nichts mit der Ideologie zu tun. Das sind ja nur die Schüler, die da falsche Einstellungen haben und da machen wir einfach ein bisschen Pädagogik und dann wird das schon wieder. Ey Chris, das ist genau mein Humor, okay? Direkt darunter unter dem Artikel, so lesen Sie auch, Welt Plus, liberale Imamin Seyran Ateş, Zitat, Teile der Linken sind blind für die Gefahr von Islamisten. Super. Ja, ist ja so. Noch besser finde ich eigentlich den Satz drunter: Zur Befragung an den Neuköllner Schulen möchte sich Kahlefeld nicht äußern, da sie zur undifferenzierten Meinung von Welt passe und daher ohnehin nicht sozialwissenschaftlich ernsthaft beurteilt werde. Das heißt so viel wie ja, das geht mir zu sehr in die Richtung von dem, was der Pöbel sowieso glaubt. Mhm. Und deswegen der Pöbel kann das ja nicht sozialwissenschaftlich ernsthaft beurteilen. Der sagt dann wahrscheinlich so Sachen wie, ja, da muss man dafür sorgen, dass diese Leute halt das unterlassen. Und das ist, ich meine, dass die Ideologie von den Leuten irgendwas dazu beiträgt, dass sie schlechte Ansichten haben, kann sich ja sozialwissenschaftlich nicht ernsthaft beurteilen lassen, ne? Wie oft kommen denn christliche Schüler und sagen, im Alten Testament steht, dass die Frau dem Mann nur untertan ist, Lehrerin, ich glaube dir gar nichts oder du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Wie oft kommt das denn vor? Oder wie viele Christen würden irgendwie hier mit ihren Freunden den Kontakt abbrechen, wenn die dann sagen, ich bin nicht mehr gläubig? Und damit. Ja, und es geht ja wohl auch um so Sachen, dass die Kinder an Ramadan irgendwie gedisst werden, wenn sie ganz normal essen, dass die Mädchen gedisst werden, wenn sie ohne Kopf zur Schule kommen und solche Sachen. Und da sind wir schon viel zu tief im Sumpf drin. Da müsste Berlin schon vor 10 Jahren reagiert haben. Aber weißt du, alle diese Sachen so wegen Kopftuch und so gedisst werden, weißt du, das ist nicht dasselbe wie wegen irgendwie angeborenen Faktoren gedisst zu werden. Dann, du kannst einfach das Kopftuch einfach sein lassen, dann wirst du nicht mehr gedisst. Nein, Moment mal, du wirst nicht gedisst, weil du das Kopftuch aufhast, sondern du wirst in der Neuköllner Schule gedisst, weil du kein Kopftuch aufhast. Ach so, aha. Das ist das Ding. Es geht hier nicht um. Und das muss auch nicht so sein. Und das ist auch nicht. Das darf auch nicht so sein. Ja, also ich kann mich nämlich ganz genau erinnern an meine Schulzeit, irgendwie Ende der 90er Jahre, so am Stadtrand von Hannover, weiß ich noch ganz genau, werde ich nie vergessen, wenn da irgendwie Ramadan oder sowas war, da hat es halt auch in jeder Klasse so 2, 3 Türken irgendwie gehabt. Ja, die hat das einen Scheiß interessiert. Wenn du da gesagt hast, so, ja, müsst ihr jetzt nicht fasten, da haben die gesagt, bist du meine Mutter oder was? Und das berechtigte Frage. Ja, aber das hat sich ja wohl geändert. Ja, das hat sich schon mal geändert. Aber auch nur sagen will, ist, das ist eine Fehlentwicklung. Das ist und das eine, also nur, also die müssen sich nicht so verhalten. Das müssen die nicht. Das haben die früher auch nicht gemacht. Und das ist jetzt eine Steigerung von diesem konservativen Islam. Weil ich meine, gerade wir in Deutschland, unsere Muslime sind ja überwiegend türkisch und das ist ja auch nicht zu vergleichen mit zum Beispiel England oder so, wo die überwiegend, glaube ich, pakistanisch sind. Ganz andere Einstellungen von den Leuten mit dem türkischen Laizismus und so. Und das hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem zum Schlechteren geändert. Und das müsste den Leuten mal auffallen. Aber nee, das Einzige, was ihnen dazu einfällt, ist ja, es wird ja wohl Rassismus sein. Aber wenn das Rassismus wäre und das zu deren Wesen irgendwie per Definition irgendwie dazugehört oder so, dann muss das ja schon immer so gewesen sein. Das war es aber nicht. Das sind die Leute, die man jetzt. Die Leute, die man eigentlich auch irgendwie als Diversität, als sinnvolle, gesunde betrachten könnte aus dieser muslimischen Sphäre da, sind Leute, die halt entweder säkular sind oder Leute, die ehemalige Muslime sind. So, aber nicht einfach nur sagen, boah, das ist voll divers hier mit echten Muslimen. So, was soll mir das bringen, Mann? Echte Muslime, Alter. Besonders interessant ist ja, dass gerade in dem Kontext die ganze Debatte um das Kopftuch sich verabschiedet hat von, ja, das ist ein Symbol der religiösen Unterdrückung, hin zu, ja, das ist ein Symbol für die weibliche Emanzipation. Ja, ja, dieser fucking Bullshit. Nice. Sehr gut. Was höre ich denn da im Hintergrund? Was ist das? Sind das Aliens? Was ist passiert? Keine Ahnung, wo sitzt er also sprechen? Da geht jemand mit seinem Furby spazieren. Oh. Der Mars ist aus dem Weltall gefallen. Geil. Die Chris auch. Ja, antimuslimisch. Also sei doch still, Alter. Antimuslimisch. Islam ist antimuslimisch. Da gibt es so viele Fraktionen und Gruppierungen und irgendwie Abarten von der Ideologie. So, und ja, dann kloppen sich die Muslime gegenseitig da drauf. Weißt du, so, hört man mich jetzt wieder? Ja. Ja. Keine Ahnung, was sie war. Das ist irgendwie geklungen wie ein klingendes Telefon. Irgendwie ganz komisch. Ich weiß es nicht. Es war bestimmt der Mr. Peterson. Der Max Mustermett hat recht. Nee, Peterson kann ich von hier aus sehen, er schläft. Ja, und diese Geschichte hier, also das war, was mir letzte Woche nicht eingefallen war, hier Meinungsfreiheit im Netz ist das Ding von dem, wie heißt es, dem Anwalt von, ach gut. Steinhöfel, genau. Und der hatte ja diese Woche hier jemanden vertreten wegen Blockierung eines Artikels der New York Post kurz vor dem US-Wahltag, und da ging es natürlich um diese Geschichte mit dem Sohn von Joe Biden, und da haben wir ja bei den ersten Jahrestag vom, wann war es, 6.1. glaube ich, ne, mit der mit dem Kapitol, und in dem Zusammenhang hat er halt nochmal gezeigt, dass es da auch in Deutschland jetzt halt Prozess dazu gab zu so einer, ja, so zu der Unterdrückung von diesem New York Post Artikel von damals, der ja immer noch steht als Fakt, aber damals ja halt alles dazu, was man irgendwie bei Facebook oder Twitter oder so geschrieben hat, immer weggelöscht wurde. Und mit der, also der Kanal von Massengeschmack ist ja mittlerweile wieder hergestellt. Hatten wir ja letzte Woche kurz drüber gesprochen. Axel des Guten ist noch nicht wieder hergestellt, aber da geht es jetzt vor Gericht. Und der Steinhöfel hat hier nochmal ein Interview aus dem MDR mit aufgenommen, wo hier der Reporterchef des Usinger Anzeigers, Bundesvorstand des DJV, dazu sagt, wir stehen für kritischen Journalismus und wir sind das Bollwerk gegen Angriffe auf den kritischen Journalismus, aber es ist wirklich fraglich, ob es sich hier um kritischen Journalismus handelt. Die Pressefreiheit ist hier nicht in Gefahr. Also bei der Sperrung, Komplettlöschung von dem Kanal von 8. Ja, also er redet das gut, oder seinen Kopf im Arsch der Regierung hat, oder was? Das ist echt erschreckend. Jo. Dass jemand, vor allem auch dieses Suffisante, der Usinger Anzeiger verkaufte Auflage 4370, also dass so jemand, der sich dann da hinstellen kann und also jemandem mit viel mehr Reichweite praktisch die Relevanz abspricht oder den echten Journalismus abspricht. Sozusagen. Das ist wirklich peinlich. dass es sich hier um kritischen Journalismus handelt. Der ist unkritisch, oder wie? Also, der Bruder vor allem, ne? Einer der unkritischen Leute überhaupt. Was ist der unkritisch? Und also, ich meine, dieses Ach gut geht ja, glaube ich, zurück auf damals den Irakkrieg. Hier mit Achse, das war auch Achse des Bösen, Achse des Guten, diese Geschichten da mit Bush und so. Und da haben die das, glaube ich, dann gegründet gehabt damals, um quasi Amerika-freundliche Sachen da zu schreiben, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, also das war ja jetzt auch nicht gerade die Mainstream-Meinung in Deutschland. Also aus meiner Sicht war es eine richtig bescheuerte Idee mit diesem Irakkrieg und hat auch nicht so viel geführt, viel Sinnvollem, aber so oder so, man kann denen jetzt nicht gerade vorwerfen, dass sie irgendwie auf Linie wären. Also das nur wirklich nicht. Und nur weil das stimmt, aber. Und ja. Außerdem auch nur, weil das jetzt nicht so gut war, heißt es ja nicht, dass andere Sachen, die sie heute kritisieren, nicht anders sind. Ne? Also es sind da unterschiedliche Dinge. Aber finde ich absolut verrückt, denen vorzuwerfen, sie seien kein kritischer Journalismus. Also. Ja, ich habe vorhin nicht gedacht, der Bruder. Es geht wohl weniger um kritisch, als dass sie halt abgesprochen wird, dass sie Journalisten sind. Das ist vor allem beim Bruder, keine Ahnung, ich meine, der Bruder hat einen sehr langen Track Record als Journalist. Ja, aber wie will man dem, aber auch das Kritische kann man ihm ja eigentlich nicht absprechen. Also das ist schon ein Armutszeugnis, was er sich hier selber ausstellt, weil wenn man von der neutralen, von der althergebrachten Sicht auf Journalismus ausgeht, ist natürlich der Bruder ein kritischer Journalist, der kritisch Dinge hinterfragt und den Finger auch hier und da mal in Wunden legt, wo andere sich zu fein dafür sind. Keine Ahnung. Vielleicht sieht er das kritisch eher im Sinne der Frankfurter Schule oder so, aber alles andere kann man dem Herrn Bruder nicht absprechen. Ja, das ist also einfach ist das peinlich, sicher, dass jemand aus dem Bundesvorstand des DJV sowas sagt. Das ist nicht wieder Old Media gegen New Media. Ja, dass alles aus dem Internet mal wieder schlecht gemacht wird und runtergeredet wird. Von den hergebrachten Journalisten, die gerne irgendwie ihren, ja, die hätten, glaube ich, gerne so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Schranke, dass die Leute die anderen aussperren können oder so. Ja, ich glaube, es ist denen relativ, weißt du, Ausweis, wie man das von dem Pass Ausweis sieht. Egal, was alt oder neu ist. Das Problem ist, dass es Narrative gefährdet. Ne? Also wenn du da Sachen sagst, die nicht in diesem allgemeinen Kram, was sie da irgendwie reden, irgendwie reinpasst, dann ist es natürlich generell gefährlich. So, ne? Und ja, sicher, das spielt sicher eine Rolle. Ironisch, weil ich mir jetzt mal richtig drüber nachdenke, was ich gerade schon gemeint habe mit diesem Irakkrieg und diesem ganzen Zeug. Ne? Also damals, da gab es ja wirklich auch große Probleme mit diesem sogenannten Embedded Journalism und diesen ganzen Zugangsfragen. Also, dass sie da halt massiv irgendwie beigegangen sind und gesagt haben, so ja, hier, wenn du irgendwas schreiben willst, was uns nicht passt, dann kriegst du halt keinen Zugang mehr. Dann beantworten wir halt deine Anrufe nicht mehr. Und so weiter und so fort. Ne? Und halt aus dieser ganzen Frage mit diesem Krieg und Frieden da halt so ein, wenn du da nicht dafür bist, dann können wir überhaupt gar nicht mehr mit dir reden, sozusagen gemacht haben. Und Patriotismus und was weiß ich nicht, was alles. Und dieselben Leute, also halt, die das damals so irgendwie kritisiert haben, heutzutage, da will man das alles genauso haben, aber halt in einem anderen, in deren eigener politischer Sicht so. Das ist eigentlich nur die Frage, hat sich eigentlich nur geändert, welche Gruppe von Leuten da jetzt an diesem Hebel irgendwie sitzt. Aber im Endeffekt machen die alle dasselbe Zeug. Genauso wie Obama, der dann die Fox-Leute nicht mehr dabei haben wollte. Und ja, was mit Biden da irgendwie ist, der wird überhaupt nichts mehr gefragt irgendwie von den Medien. Ja, aber dieses Aussperren, weißt du, da denke ich schon, dass denen zumindest das auch gelegen kommt, dass das ja auch irgendwie den Markt enger macht. Ne? Wenn Axis des Guten nicht mehr da ist, dann guckt man vielleicht irgendwie mehr wieder öffentlich-rechtlich oder so. Oder das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute, die da jetzt das nicht mehr gucken können, sich da denken, jetzt ziehe ich mir wieder den Normalkram rein. Also Na, das wird nicht, aber es wird passieren eventuell, ne? Nee, die haben ja an vielen Stellen diesen Leute ja auch ganz schön vorgeführt, ne? Also gerade, ich kann mich noch genau erinnern an irgendwelche Diskussionen. Die hatten ja auch mal diesen Artikel über irgendwelche Waffen, die da irgendwie oder irgendwelche Dokumente, die irgendwie verschwunden sind im Innenministerium von Niedersachsen. Und das war auch so ein Ding, wo sich dann alle gefragt haben, so, ja, können wir das jetzt kritisieren? Oder weil da stand bei Axel des Guten und tralala und hier der Helge Lind in irgendwelchen Reden, wo er dann irgendwie behauptet, er wird irgendwie bedroht und das hätte irgendwas zu tun mit Axel des Guten und Tichy und so ein Kram. Also die feuern da aus allen Rohren. Und war nicht Axel des Guten auch betroffen von diesem kein Geld für rechts, was dieser Hanse da von der Werbeagentur da irgendwie gefahren ist? Ja, mit Mit Sicherheit. so einer Fearless Democracy und so einem ganzen Kram. Also die sind da Scharen an allen Ecken und Enden mit den Hufen, um das wegzukriegen. Also aus meiner Sicht ist es schon größtenteils, weil die halt Dinge vertreten, die nicht in diese Narrative reinpassen, was den Leuten gefällt. Also alleine dieser Artikel, den wir vor ein paar Wochen hatten, wo da die Karen Strawn da zitiert wurde und so, das ist aus meiner Sicht vollkommen undenklich, undenkbar, sowas irgendwie in ARD oder ZDF oder sonst wie, wo die da alle da quasi ja diesen Pro-Feminismus sich da als oberstes Gebot für Demokratieerhalt und was weiß ich nicht, was alles für Dinge, was sie sich davon versprechen, was das bringen soll, diese Ideologie da irgendwie anzunehmen. Und deswegen ist es absolut undenklich, dass sie überhaupt sich nur da beschäftigen mit solchen Dingen, die das hinterfragen würden. Und da kommt dann so ein Axel des Guten und so ein Typ, der halt irgendwann mal ein Video sich angeguckt hat und macht das halt einfach und bezieht sich da halt einfach drauf. Also, Achgut war auf jeden Fall im Visier von Kein Geld gegen Rechts. Achgut und Tichy waren somit die Meinte ich doch, mich zu Hauptziele. erinnern, ja. Genau. Und ich glaube, das, also wie gesagt, das hat meines Erachtens nicht nur wirtschaftliche Gründe, bestimmt nicht in erster Linie, dass sie halt diese nervigen Leute mit einer gewissen Reichweite, die irgendwelche Dinge da publizieren, die halt die Narrative kaputt hauen. Ne? Das ist das Hauptding. Ja, es ist immer schön, wenn kulturelle Errungenschaften verloren gehen, wie die Pressefreiheit oder in Hongkong sehr viele andere Freiheiten. Hier ein Artikel noch von Weihnachten, der ein bisschen die Parallelen in den Entwicklungen vom chinesischen Festland und was in Hongkong stattgefunden hat, aufzeigt. Und im Endeffekt über die Feiertage wurden in China mal wieder sehr viele unerwünschte Denkmäler entfernt. Gut, ich meine, das ist ein Trend, den wir ja auch kennen, aber in China geben die sich richtig Mühe, das machen die mit großem Aufwand. Da werden riesige Barrieren aufgestellt, damit das nicht gefilmt werden kann und dann werden da ja, kritische Statuen entfernt. Das Ganze wird natürlich medial begleitet, dass beispielsweise die Hongkonger Universität bekannt gibt, so ja, dass jetzt die Statue, die an die ganze Tiananmen-Angelegenheit erinnern soll, entfernt wurde, liegt nicht daran, dass die Regierung uns gesagt hat, die Statue muss weg. Nein, das liegt daran, dass die Organisationen, die sich um die Statue kümmern, sich nicht mehr um die Statue kümmern und wenn keiner sonst dafür für die Kosten aufkommt, dann müssen die Statuen halt entfernt werden. Der Witz an der Sache ist, dass diese Organisationen natürlich von der Regierung verboten wurden und die meisten der Mitglieder verhaftet wurden und im Gefängnis sind. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die sich nicht mehr um Aber den ist ein Inhalt der Witz. Statue kümmern können. Ne? Das ist echt ein Witz. Einfach mal ein Beispiel von vielen, was da halt in Hongkong stattfindet. Ne? In Hongkong, ne? War vor ein paar Jahren noch richtig schöne Demokratie, keinerlei Einschränkungen whatsoever und mittlerweile geht da, ja, geht da an sich gar nichts mehr. Bei dem Titel habe ich zuerst gelesen: Hongkonger Denkmalsturm zu Weihnachten. So. Ja, so wie ein Sharknado, ein mit Ja, Denkmälern, meinst genau, so mit Denkmälern. Das ist ein Denkmalsturm. Es weht ein Denkmal-Nado durch Europa. Okay, in Deckung, da kommt ein Bismarck. Genau. Die Statuen müssen runter. Das kann Aber doch das gar ist nicht nicht stimmen, erlaubt, Urbex. Bismarck. Denk doch mal nach. Das ist ein Bismarck Stufe 3. Dazu muss man noch sagen, das Ganze hat auch stattgefunden vor dem Hintergrund der Wahlen in Hongkong, die ja tatsächlich eine ziemliche Farce waren, wo teilweise Druck auf Angestellte von den Unternehmen ausgeübt wurde, zur Wahl zu gehen und sich Nachweise zu liefern, dass sie auch wirklich wählen gegangen sind, weil die ganze Hongkonger Wahl so eine Farce war, war die Wahlbeteiligung sehr gering, extrem geringer, als sie normalerweise ist. Wer hätte es gedacht? Und damit halt die Wahlbeteiligung nicht so gering ist, wurde quasi von Seiten der Regierung auf die Unternehmen Druck ausgeübt, dass die Druck auf ihre Angestellten ausüben, dass sie zur Wahl gehen. Anderes Beispiel, was in Hongkong stattfindet, aber das mit dem Denkmalsturm, das ist halt, ja, die Kulturrevolution, ne, kulturmarxistische Revolution ist das, ja. Das, deswegen, wenn hier gefordert wird, dass irgendwelche Straßennamen geändert werden, dann denke ich mir, gut, Statuen sind ja auch schon viele verschwunden, aber das ist alles des gleichen Geistes Kind, würde ich sagen. Und wollen wir das wirklich? Ja. Also du meinst auch, es soll Denkmalsturm heißen und nicht Denkmalsturm, ja? Ja. Also, ja, ein Denkmalsturm würde auch gehen. Ja, aber ich meine, das ist ein, ist auch wenn es irgendwelche, ja, Leute sind, die seltsame Sachen gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt, wo die Denkmäler errichtet wurden, gab es einen Grund, dass sie errichtet wurden, und das ist dann wieder Geschichte. Und die Geschichte muss erhalten werden, weil sonst wiederholen wir unsere Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, vor allen Dingen. Es war eine absolute Floskel oder eine Plattitüde, aber das ist halt, es ist nun mal wahr. Ja, und der Punkt ist ja der, dass Vorfälle waren auch wichtig. Deswegen ja auch die Leute fordern, weg mit den Denkmälern, ja, weg mit den Mahnen. Bryce, willst du mir sagen, Archivierung ist besser als Löschung? Auf jeden Fall. Krass, Alter, wenn es da nur eine Webseite für gäbe. Ja, also wer die Statuen verhüllen oder entfernen möchte, der möchte im Endeffekt nur, dass die Leute vergessen, was für Untaten in der Vergangenheit passiert sind, damit er vielleicht selber mit denen durchkommt. Mhm. Ja? Ich mache einen Safe Space auf für alle Statuen, die abgerissen wurden. So. Das gab's ja, gibt's, in, ja, ich meine, Budapest gibt es so einen Park, wo du dir die ganzen alten Lenins und Stalins angucken kannst, die da auf dem Haufen liegen. Ja. Der Punkt ist ja der, heutzutage sind die Sachen, die jetzt stehen, sind ja dokumentiert, da gibt es Fotos und alles mögliche von, aber was da in China an kulturellen Relikten verloren gegangen ist, während der Kulturrevolution, ist ja nicht wiederherbringbar, weil es einfach damals nicht die Möglichkeiten gab, damals überhaupt Fotografien oder sonst was von anzufertigen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist zumindest ein kleiner Trost, dass wenn die ganze Geschichte im echten Leben quasi niedergerissen wird, dass man wenigstens noch die digitalen Archive hat. Also es geht nicht komplett verloren. Bis diese Archive dann vielleicht irgendwie durch einen zufälligen Hackerangriff mal gelöscht werden oder so, wer weiß. Will ich nicht hoffen. Apropos Statuen von Sockeln stoßen. Lindsay Ellis, weiß nicht, ob ihr die kennt. Gamergater könnten die kennen und auch sonst Leute, die vielleicht YouTube gucken. Das ist so eine Kulturkritikerin, Filmkritikerin. Am Anfang ihrer Karriere hat die damals bei diesem Nostalgia-Nerd mitgemacht, den Nostalgia-Guy, die Guy with Glasses und so, und war da so der weibliche Sidekick, und davon hat sie sich dann emanzipiert und ist auf die Woke-Seite gewechselt. Ich muss zugeben, früher fand ich ihren Content ganz interessant, bis es halt nicht mehr zu ertragen war. Aber inzwischen ist sie halt wirklich eine absolut Gläubige der Kirche, der neuen Wokeness. Und nun ist sie gecancelt worden. Warum? Weil sie vor 8 Monaten oder 9 Monaten gesagt hat, dass irgendeine chinesische Show nur ein chinesischer Abklatsch von Avatar, dieser Zeichentrickshow, sei. Das hat gereicht. Das übliche Rassismus und überhaupt und sowieso. Das schreibt sie hier. 2021 has been the worst year of my life. I'm traumatized by it. To this day, I still have people scolding me by how I handled it, that I should have handled it differently, that I should have controlled my stance, as if I had the capability to know what any of these people were even saying to strangers on Twitter while I was shitting blood for weeks on end. Ach, guck an, auf einmal kann man Leute im Internet nicht mehr kontrollieren, wenn es um deine Leute geht, die dich verteidigen und dabei über die roten Linien gehen, dann ist es auf einmal nicht mehr möglich, die zu kontrollieren. Aber auf Gamergate hast du geschissen, richtig schön große Haufen. Das Lustige ist halt, dass sie selber natürlich auch an diversen Sachen beteiligt war, wo Leute gecancelt worden sind. Also, dass sie eine von denen war, die da auch Feuer gemacht hat. Das waren ja immer die bösen Rechten und die toxisch-männlichen und die Weißen und all die. Und da war das natürlich in Ordnung. Ja. Finde ich halt lustig, dass es immer wieder dazu kommt, dass die Revolution ihre Kinder frisst. Ich denke, Lindsay Ellis wird bald wieder da sein, weil die so narzisstisch ist, dass sie aus dem Licht nicht lang raus kann. Und wenn man zwischen 10.000 und $15.000 im Monat von seinen Patreon-Leuten kriegt, und die hier im Abschiedsbrief auch noch denen noch sagt, also ich werde den Patreon offen lassen. Ihr müsst natürlich nicht weiterzahlen, aber ich muss doch auch meine Angestellten bezahlen und so. Ach, ja. Ja, Lindsay. Selbst gegrabene Grube, reingefallen. Mal wieder ein Sprichwort bestätigt, würde ich sagen. Tschüss. Ja, diese Geschichte hier, da gibt es so ein Dossier, wo so ein YouTube-Person namens, wie heißt der irgendwie, Abigail Thorn, ist irgendwie der neue Name von dem, ich glaube, der ist früher PhilosophyTube oder so, rein, was ich davon mitbekommen habe, ist das halt so einer, der irgendwie auf diesen Transzug aufgesprungen ist. Die Leute meinen halt eben, ja, weil das besser läuft, quasi so eine Kopie-Abklatsch jetzt von dieser, na, wie heißt die andere Tante? ContraPoints. Und ja, also der soll jetzt hier Geld bekommen, um irgendwelche Covid-Einschränkungen irgendwie als gut und richtig und antifaschistisch irgendwie hinzustellen und sich gegen Desinformation auszusprechen. Also das quasi als Desinformation darzustellen, wenn man Verpflichtungen für Impfungen und Lockdowns und was weiß ich nicht was irgendwie. Und das wohl in Zusammenarbeit mit der Royal Institution, was ich ganz merkwürdig finde, weil das ist ja eigentlich so ein Populärwissenschaftsding von Großbritannien. Ich habe schon seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, Urzeiten diesen YouTube-Kanal von denen abonniert, weil die echt ganz gute Videos haben. Gibt es auch bekannt für diese Christmas-Lectures, die die machen. Also eigentlich jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, was jetzt irgendwie politisch ist oder so. Also da könnt ihr euch halt irgendwelche Videos über irgendwelche Partikel und dunkle Materie und so ein Zeug normalerweise angucken. Und ja, die sollen da wohl irgendwie mit im Boot sein, nach diesem Leak, was es hier irgendwie gibt. Da aus dem Topf kommt wahrscheinlich das Geld dafür oder so. Und dann noch irgendwer, der auch irgendwas zu tun hat mit Kommunikationsfirma, mit syrischem Regimewechsel. Also lauter so Kram irgendwie aus dem Umfeld von Geheimdienstarbeit, Desinformationsarbeit, aber halt eben, um es so hinzustellen, dass halt das, was sie jetzt irgendwie nicht haben wollen, Desinformation ist. Und das ist auch so ein Ding, was in diesen ganzen Büchern, Ebel hat ja schon so ein paar Sachen empfohlen, vor allen Dingen halt dieses Active Measures von dem Thomas Ried, möchte ich auch gerne jedem nochmal ans Herz legen, super Buch, auch über die ganze Desinformations Geschichte im Kalten Krieg in Deutschland halt, richtig viele Geschichten da drin, die halt wirklich so passiert sind. Und der Thomas Ried schreibt da halt auch da drin, dass dieses diese Anschuldigung, irgendwas wäre Desinformation, taugt halt selber auch als Desinformation. Also damit wird auch Desinformation betrieben, indem man versucht, Dinge, die halt wirklich stimmen, als Desinformation irgendwie zu verkaufen. Und ich finde das auf jeden Fall bemerkenswert, dass es jetzt hier scheinbar irgendwelche und vor allen Dingen so Kanäle, die halt wirklich einen sehr starken Linkseinschlag haben, also und so merkwürdigen Kram da irgendwie machen, philosophische Gerede über ja, Zeug mit auf jeden Fall links extrem gut. Ja, und diese ganze Red Tube, wie sich das nennt, da gibt es ja auch diese ganzen Leute, die hier, da hatten wir ja auch mal dieses eine Video, wo sie da gerechtfertigt haben, diesen Spruch, den ich immer bringe, mit von wegen, die Menschen leiden und das irgendwie so gebracht haben mit, ja, wir müssen hier 1984 Start machen, weil die Menschen leiden und wir können das gar nicht schnell genug irgendwie haben. Und denen irgendwie Geld zu geben, um irgendwelche sehr heftigen Regierungseinschnitte in das Leben der Leute zu rechtfertigen und irgendwelche Sachen dagegen irgendwie als Desinformation darzustellen, wenn das wirklich bewiesen wird, dass das tatsächlich aus öffentlichen Geldern da irgendwie gefördert wird, finde ich das schon ein ziemlich dickes Ding auf jeden Fall. Ja, wer anders noch Gedanken dazu? Ja, wundert mich, dass sowas jetzt erst kommt. Ich meine, wir haben ja schon lange Funk. Das ist ja eher eine offene Geschichte, wo das offen gemacht wird. Ja, wir haben Leute... Funk in Deutschland, ja. Ja, ja. Da muss man aber noch ein bisschen differenzieren. Ich meine, es sei denn, man sagt jetzt, dass irgendwelche deutschen Geheimdienstleute in den Medienräten da Einfluss auf die Programmgestaltung üben würden. Da habe ich jetzt keine großartigen Informationen zu. Aber da, das wäre ja der einzige Vergleich, weil Funk ja ist ja öffentlich-rechtlich produziert. Ja und, aber es wird doch dort trotzdem... Es geht ja um Leute, die sich den Anschein geben, dass sie einfach Privatpersonen sind. Ja so, und bei Funk geht es um Leute, die sich den Anschein geben, sie betreiben einfach nur YouTube-Kanäle. Aber glaubst du, dass die... Das MyLab oder so eine Folge machen dürfte, in der sie sagt, ja, vielleicht ist das mit dem Impfstoff doch nicht so eine gute Idee oder so. Glaubst du, die haben diese redaktionelle Freiheit zu machen, was sie wollen? Oder glaubst du, es gibt da jemanden, der das abnicken muss? Ja, natürlich müssen sie das. Aber hier geht es ja um eine von einem Inlandsgeheimdienst gesteuerte Kampagne, die ja auch da finanziert wurde. Naja, ja, gut, das ist doch Nummer mehr als eine Marketingkampagne. Ich meine, man kann jetzt sagen, okay, auch wenn da Geheimdienstpersonal und Geheimdienstbudgets dran beteiligt waren, war es ja nicht mehr als nur eine Anführungszeichen Marketingkampagne, ja, wo man halt mit Leuten Kooperationsverträge gemacht hat und so weiter und so fort. Aber warum müssen Geheimdienste halt andere, das machen? Warum? Bei uns gibt es andere Strukturen. Also bei uns brauchst du keinen Geheimdienst, weil du hast die Amadeo Antonio Stiftung und andere Thinktanks, die halt diese Themen pushen und auch einen Meinungskorridor vorgeben, meiner Meinung nach. Ja gut, und ich meine, Amadeo Antonio Stiftung ist ja auch nicht so ganz weit entfernt von den Geheimdiensten mit Frau Kahane, die hat ja eine Vergangenheit als IM, ist ja belegt, auch wenn sie ja niemandem geschadet hat, wie wir ja nach dem Gutachten wissen, aber dass sie da jeden Fall mit zu tun hat, ist ja jetzt nicht, ist ja eine Tatsache. Und der Herr Chef vom Tübinger Verfassungsschutz, dass der da im Stiftungsrat sitzt, ist ja auch eine Tatsache. Und ja, zu dieser ganzen Geschichte nochmal, also ich finde es einfach so lustig, weil wir hören ja von früh bis spät immer nur, dass GEMA-Gate irgendwie alle Leute turboradikalisiert hat und was weiß ich nicht was. Aber ich weiß noch ganz genau, als diese komischen Brett-Tuber da damals irgendwie aufgetreten sind, das war ja so ein bisschen der Anfang vom Ende von vielen Leuten, da aus dem GEMA-Gate-Umfeld, die dann alle in diese linke Blase da abgedriftet sind und das alles unglaublich toll und interessant fanden. Das habe ich viel mehr gesehen, als jetzt irgendwie Leute, die sich da jetzt irgendwie zum rechten Lager irgendwie hingedreht hätten. Was ich ganz witzig finde, ist hier, dass hier rechts das Ding Documents show Bill Gates has given 390 million to media outlets to promote his global agenda. Geht auch ohne Geheimdienst übrigens. Ja. Ja klar, natürlich ja. Geht das auch ohne. Ne? Und also es gibt ja auch alle möglichen privaten Akteure. Man kann sich ja auch drum streiten, ob jetzt sowas wie Public Relations nicht generell auch Züge von Geheimdienstoperationen hat. Aber ja, in diesem Fall gibt es da wohl einen direkten Draht zu solchen Leuten. Und auf jeden Fall ist es halt AstroTurfing. Ne? Und ja. Tja, man zeigt sich die meisten präsentieren ihre Meinung, beziehungsweise nicht unbedingt ihre eigene Meinung im Internet, so, weil sie ja halt auch damit Geld verdienen wollen. Das wie, du meinst, der Rezo hat gar nicht seine eigene Meinung da präsentiert, Klima und so? Ich habe die Tage ein Video gesehen über Leute, die als Europäer oder Amerikaner nach China gehen und dort staatlich gefördertes YouTube, also chinesisches YouTube praktisch machen. Ja, das ist ja auch in China ein staatlich gefördertes Programm. Da geben die sich auch nicht sehr viel Mühe. Da kann man sich angucken, 5 verschiedene YouTube-Kanäle, alle werden sie an den gleichen Orten rumgeführt. Ne, das gab es ja auch schon, wo die ganze Thematik mit den Uiguren in Xinjiang noch ein bisschen medial präsenter war. Da sind ja auch ganz viele YouTuber nach Xinjiang gefahren und haben gesagt, ja, ich sehe hier niemanden, ne, wie der Beckenbauer. Ich hab keine Sklaven in Katar. Ja. Das müsste hier vom Nordkurier sein. Die sind über verschiedene Demos gegangen oder bei verschiedenen Spaziergängen mitgegangen und haben den Hass und die Hetze und die Nazis gesucht. Ja, und nur so richtig, also nicht so richtig gefunden. Ne? Also die haben halt einen recht positiven Bericht geschrieben über die Leute, die da mitgelaufen sind. Was auch immer die im Einzelnen dann gesagt haben, ist doch nicht. Der Eindruck ist eben entstanden, dass es da nicht um Hass geht oder so, und das sehen wir, dass es relativ durchschnittliche Leute sind. Ich meine, Deutschland ist ja auch schon älter und weiß ich nicht, mit dem Alter schlägt man sich ja die Flausen aus dem Kopf oder so, vielleicht liegt es auch daran. Auf jeden Fall ist da nicht so viel Hass und Hetze zu finden gewesen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es irgendwie in den Großstädten schlimmer ist oder so, aber ja, ist nicht so genau zu sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass das ein bisschen medial gemacht ist und ein bisschen geschürt wurde von irgendwelchen Leuten, vielleicht auch teilweise von der Polizei und so. Ja, schwer zu durchschauen. Im Kontrast dazu mal zum Beispiel die Fotos, die im Internet kursieren, vom Rheinufer in Düsseldorf von Silvesterabend anguckt, wo ganz viele Leute ohne Masken dicht gedrängt unter dem Riesenrad stehen und man Mühe hat, auch nur einen, wie Herr Amjahid es nennen würde, Deutsch-Deutschen auf den Bildern zu finden. Da fragt man sich halt, wo ist die Polizei da? So eine unangemeldete, unerlaubte Versammlung wird irgendwie nicht gesprengt. Aber wenn Leute durch die Münchner Innenstadt spazieren zu mehreren, dann wird hart durchgegriffen. Dieses Land hat ein Problem, würde ich sagen. Wussten die nichts von. Ist in der falschen Sprache abgesprochen worden. Du warst aber nicht am Rheinuferpreis, oder? Achso, hier, das ist das Gegenteil, sozusagen die Gegenmeinung von einem Jonas Miller, der ist mir irgendwie auf Twitter begegnet und hat dann irgendwie geschrieben, dass sie ihn interviewt hätten und er hätte seine Meinung noch geschrieben. Ich meine, ach komm, dann guckst du mal an. Und der spricht eben so mehr so ein bisschen in dem allgemeinen Tenor, die Leute posten sich nicht beschweren, wenn sie Abstände nicht einhalten und da gibt es keine Provokation, sondern aus dem Motto, im Gegenteil, das wäre alles von irgendwelchen Gruppen organisiert. Die würden auch noch hin und her ziehen von Stadt zu Stadt, um eben mehrere Demos machen zu können und dann das Ganze groß aussehen zu lassen oder so, wo ich mir dachte, dass ich das doch eigentlich legitim finde, wenn man versucht, irgendwie die Veranstaltung, die man macht, so groß aussehen zu lassen wie möglich. Weiß ich nicht, finde ich nicht so tragisch oder so. Der war sehr kritisch hier, der beim BR24 jedenfalls. Und ich finde aber nicht, dass er das irgendwie stark untermauert hat mit ziemlichen Fakten. So. Ja, mir ist vor allen Dingen auch noch aufgefallen, dass hier halt mehrfach behauptet wird, dass man so eine Versammlung auf jeden Fall anmelden müsste. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht richtig. Also, ja, du musst anmelden, aber normalerweise braucht man keine Erlaubnis erfragen oder so. Ja, meldet nur an. Ja, naja, also, soweit ich weiß, ist es natürlich alles, was jetzt nicht explizit verboten ist, erlaubt. Mit anderen Worten, wenn du kannst ja mit Leuten, du kannst ja mit Leuten irgendwo rumgehen, aber im Regelfall ist es ja so, dass du bei diesen Demonstrationen irgendwelche Lautsprecher dabei haben willst, wo irgendwelche Leute irgendwelche Reden halten. Und das ist natürlich eine Nutzung jetzt vom öffentlichen Raum, die nicht normal ist, und das muss man dann erfragen halt. Und oder du willst, wenn das so viele Leute sind, dann willst du auf der Straße rumlaufen. Da muss eine Absperrung für gemacht werden und so. Und das muss natürlich vorher geplant werden, wo das dann lang geht und so. Und dann brauchst du vielleicht noch Leute, die da aufpassen, dass da ja keiner irgendwie reinrennt und irgendwie Stunk macht oder so, solche Dinge. Und Ja, es gibt aber so, es ich weiß gibt einfach doch. die Ansage, dass man es unter freiem Himmel an Veranstaltungen unter freiem Himmel angemeldet werden müssen. So kenne ich das. Ja. Indoors kann sich jeder Naja, treffen, also wer wie will. gesagt, also es kann halt sein, dass wenn du jetzt irgendwie vorm Rathaus oder so dich hinstellen willst, dass da ja dann Sachen nicht mehr passieren können, die normalerweise passieren können, Leute nicht so richtig reinkommen, rauskommen oder so, weiß ich nicht. Und das geht ja nicht so einfach. Und die Polizei kann natürlich nach Ja. eigenem Schadensabwehr, Gutdünken sowieso jedem sagen, Platzverweis erteilen und was weiß ich nicht was. Solche Dinge. Und wenn die Leute sich dazu nahestehen, können sie mit ihren komischen Corona-Auflagen ja auch allen möglichen Leuten sagen, dass sie nach Hause gehen sollen oder so. Oder irgendwelche Mengen Ja, auflösen oder so. ab 3 Personen kann Aber man auch eine terroristische Vereinigung sein, glaube ich. nach meinem Wissen ist es aber nicht so, dass man jede Zusammenkunft unter freiem Himmel anmelden muss. Das ist meistens noch nicht der Fall. Also, solange Ja, du aber die das halt. Ding war ja in München zum Beispiel, dass sie die explizit verboten haben. Und deswegen wurde da auch so durchgegriffen. Ja, wir haben ja halt eben auch schon mehrfach jetzt gesehen, dass sie ja solche Sachen ja auch schon, vor allen Dingen in Berlin, waren ja diese Geschichten, wo sie ja dieses Zeug ja auch explizit verbieten wollten. Und da halt eben dieser Widerspruch zu diesem ganzen Krempel, was da an linksextremen Demonstrationen ist, was halt eben überhaupt kein Problem ist. Diese vollen Plätze, die wir da gesehen haben, gut, das war halt auch bei besserem Wetter mit George Floyd und diesen Geschichten. Oder großen CSD, wo man da sich irgendwie so als wäre nichts wieder da irgendwie zusammen trägt. Und da hast du halt eben diese ganzen Jurastudentinnen bei Twitter, die einem schlau erzählen, dass doch Versammlungsfreiheit doch total wichtig wäre und dass das ja einen ganz besonderen Verfassungsrang hat und deswegen ja nicht einfach so eingeschränkt werden kann. Aber bei diesen Geschichten hier wieder, da tun die dann alle so, ja, als wäre irgendwie ein Putsch im Gange oder so. Als ob da irgendwie der Staat sich jetzt zu wehren hätte gegen die Leute, weil die sich da irgendwie vom Brandenburger Tor hinstellen und dann ein bisschen durch die Gegend gehen. Und bei mir in Hannover hatte ich das auch gesehen. Da gab es allerdings auch Videos, wo die Leute so quer über die Straße gerannt sind und solche Dinge. Das können sie natürlich nicht machen, einfach so. Aber ja, aber ansonsten, und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, die sagen hier natürlich, das wird als Spaziergänge irgendwie bezeichnet, wegen, was weiß ich nicht, Verharmlosung Ja, von dem, um die was wir eigentlich Sätze zu machen wollen umgehen oder und so solche Dinge. weiter. Und dann Ja, wollen ja. sie wahrscheinlich sich auch wieder darauf beziehen, auf irgendwelche Leute, die da mit Fackeln bei Privathäusern von Leuten irgendwie, von Politikern irgendwie auftauchen, was aus meiner Sicht auch nochmal wieder eine ganz andere Geschichte ist. Aber das wollen sie natürlich da in die Nähe gerne rücken. Und Ja, solche Dinge sind aber, die doch irgendwie auch, wie soll man sagen, die dann wütend machen, die den Hass und die Hetze darstellen, im Prinzip viel eher. Mich hat das richtig aufgeregt, dass dieser Artikel hier von ihm. Und dann haben sie es auch so breit getreten, irgendwie. Weiß ich nicht, wie lang der ist, aber ich fand ihn ganz schön lang. ja, ich fand es nur bemerkenswert, dass immer wieder wiederholt wird, dass das ja unangemeldet ist. So als ob das nicht Ja, gehen würde. Und okay. das ist das, also ich bin natürlich nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß halt nur von den Dingen, was man halt so mitbekommt, wenn Ja, man in hier, so einer Artikel 8, Großstadt ein ganz paar kurz Mal. ist der. Satz 1, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis frei, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und Satz 2 für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Also kann, muss nicht oder ist nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass man das anmeldet. Das steht hier nicht drin, ne? Okay, das ist Das wahrscheinlich dann ein Grundgesetz Unterschied. jedenfalls, ne? Das ist dann wahrscheinlich auch ein Unterschied von Bundesland zu Bundesland oder so, denke Das ich ist mal. Grundgesetz. Grundgesetz Artikel 8. Ja, aber wenn da steht, das kann über Gesetze eingeschränkt werden, dann wird es ja wahrscheinlich Genau. irgendwelche Ja. grundlegenden Entscheidungsversammlungsgesetze auf den Landesebenen dann geben. Ja. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Recht auch des Bürgers, demonstrieren zu dürfen. Das ist auch, ja. Ja, das ist so. So ja, also, überhaupt aber nicht wegen dieser Pillepalle da. Das abzusagen, das finde ich schon auch ganz schön hart, sozusagen. Ja, also sie rechtfertigen das sowas dann natürlich, wenn du da jetzt hingehst und sagst, du willst dann was tun und sie sagen, ja, das müssen, dürfen aber nur so und so viel sein und so weiter und so fort. Das hat da jetzt dann alles natürlich mit den Corona-Geschichten zu tun, die natürlich diese Leute, die dagegen demonstrieren, natürlich dann wieder nicht haben wollen. Und aber ja, wie gesagt, ich bin hier nur darüber gestolpert, dass es so dargestellt wurde, als wäre es generell nicht möglich, sich mit ein paar Leuten zu treffen und irgendwie auf dem Fußgängerweg die Straße runterzulaufen. Und das ist einfach falsch aus meiner Sicht. Das, wie gesagt, pass auf, dass ihr nicht mehr als drei seid. Das kann man das überhaupt gar nicht. Das ist eine Vereinigung. Ja, und Herr Buschmann ist ja immer wortgewandt, unser Justizminister. Und hier hat er sich mit den, weil er ein sehr schlauer Mensch ist, mit dem Psychologen Jonathan Baron und dem Konzept der aktiven Offenheit beschäftigt. Und das meint auch bewusst, Informationen zu wägen und mit Menschen zu sprechen, die unseren Überzeugungen widersprechen. Das wäre doch ein schönes Ziel für 2022, die aktiv offene Gesellschaft. Was für ein Konzept, mit Leuten zu reden, die nicht der Meinung sind, die man selber ist. Jetzt hat man auch einen schlauen Namen dafür. Jetzt haben wir auch einen schlauen Namen von Herrn Baron. Aktive Offenheit. Im Gegensatz zu passiven Offenheit. Können wir das jetzt machen. Aber dazu kommt jetzt natürlich direkt hier der Twitter-Account Hate Speech. Zeigt sie an. Alte Witzke. Und sagt, ab heute wird Herr Buschmann der neue Held der Querdenker-Szene sein. Gratulation zur Unterstützung von Hass und Volksverhetzung im Namen von aktiver Offenheit, in Anführungsstrichen. Sie haben gerade Feuer gelegt. Die nicht eurer Überzeugung sind, redet mit ihnen einfach nur. Noch nicht mal stimmt sie auf jeden Fall um oder stimmt euch selber um oder irgendwas, sondern einfach nur spricht mit ihnen. Feuer! Und wenn ihr einen brandsicheren Raum haben wollt, dann jeder brandsichere Raum ist auch ein sicherer Raum. thatsafespace.net. Ja, also ich hoffe ja ein bisschen, dass es sich dabei um einen Satire-Account handelt, aber ich befürchte nicht. Also so gerade Feuer gelegt. Ja, genau, weil Feuer wird ja bekanntlich dadurch gelegt, dass man so versucht, das Feuer so weit auszubreiten, dass es sich nicht anzünden kann, indem jeder weiß, wie es funktioniert. Und dann ja, Leute tiefe Offenheit ist halt, kollidiert halt ganz stark mit der repressiven Toleranz, die wir ja in Wahrheit haben wollen. Der Daumen runter macht schon einen ziemlich ernsthaften Eindruck. Ich glaube, also ich fände es auch gut, wenn es Satire wäre. Finde ich auch nicht so schlecht, so als Satire, aber... Ja, ich frage mich, was der Richard David Precht dazu sagen würde. Viel, würde ich sagen. Es entbehrt auf jeden Fall nicht einer gewissen Komik, dass ein Account mit dem Namen zeigt sie an, sich gerade dem Herrn Justizminister gegenüber auskotzt. Ja. Weil ich meine, was mache ich denn dann, wenn ich jemanden angezeigt habe? Was passiert denn dann? Ich habe ein bisschen rumgegraben und eigentlich nur so zwei Links gefolgt. Wenn du auf Twitter hatespeech_zsa eingibst, dann ist das schon legitim. Die haben auch so eine Facebook-Seite, Gruppe mit ganz viel Texte. So viel Mühe macht sich kein irgendwie ein Fake-Account. So. Die sind klein, aber die haben hier in ihrer Beschreibung stehen, unsere Zentrale ist auf Facebook, besucht uns dort. So, das ist halt, ja. Die gehen da auch auf Facebook rum und posten auf Twitter, dass da irgendwelche Facebook-Gruppen hier, deutsche Wutrentner und Wutbürger, eine extreme Hass- und Hetze-Gruppe, wurde heute von Freunden des No-Hate-Speech-Movements übernommen. Die Umgestaltung läuft. Der neue Name, deutsche Rentner und Bürger gegen Hass und Hetze. Die stellen auch so Trophäen. Ja, ja. Da heißt es dann zu dieser Aktion auf dieser Facebook-Gruppe, da heißt es als Folgetweet: Klingt euch ein und habt Spaß, Herzchen-Emoji. Dank und Respekt an die Initiatoren, Winke-Smiley, vierblättriges Kleeblatt. So, unfuck die Internet, Hass ist keine Meinung, No Hate Speech, Hass meiden. Boah, ist das die Sonneborn-Armee oder was? Boah, bisschen so. Ja, also gewollt, witzig. Die Böhmermann-Jugend. Jetzt dann auch zu Meldemöglichkeiten, Hass im Netz, ja, ja. Die BJ. Und hier haben wir auch nochmal wieder Rechtsradikale gefunden, wo man sie gar nicht vermutet hat, nämlich bei der verstrahlten Reaktion der Atomfans auf allen Social-Media-Kanälen. Die bestätigen noch einmal in eindrucksvoller Weise alles, was ich, in diesem Fall Herr Ralf Stegner hier, in letzter Zeit dazu geschrieben habe. Der weiß sowas von Bescheid. Und im Ton stehen sie Impfgegnern, Corona-Leugnern und Rechtsradikalen kaum nach. Inhaltlich und im Ton. Inhaltlich und im Ton. Leute, die jeder, sagen, den ich nicht mag, ist Hitler. Wir kriegen Probleme mit unserem Strom und dieser Atomstrom ist relativ sicher mittlerweile. Und auch mit dem Müll haben wir jetzt Sachen, Ideen, was wir damit anstellen. Und diese Leute sind Corona-Leugnern und Rechtsradikalen. Inhaltlich und im Ton. Ja, angeblich sehr nah. Ja, da sind sich aber alle einig wieder. Die Bitte hast du mal von den Grünen. Was inhaltlich jubiliert. Und im Ton. Und hier gibt es jemanden, der zu dem Tweet hier von dem Herrn Karenstein, weißt du, der hat hier geschrieben, ja. Normalerweise nervt mich das Geböller, heute aber ist jeder Knall ein Rums gegen Dirigismus. Okay, auch ein sehr schlaues Wort. Und dazu schreibt dieser Mensch hier, nicht nur bei AfD gibt es Rechtsextremismus, auch in der FDP nähert sich dem Rechtsterrorismus. Weil er böllern möchte, Rechtsterrorismus. Noch nicht mal selber böllern möchte, das nervt ihn sogar, aber heute gefällen ihm die Knalle. Alter Schwede, ey. Rechtsterrorismus. Rechtsterrorismus. Ja, ja, da wurde wieder auf der Straße geschossen in Deutschland, oder was denkt er? Da kommen direkt solche Impulse hoch. Hm? Der hat dann schon wieder die Stiefel wahrscheinlich. Aha, krank, krank. Okay, das hier hätte vielleicht eher zu der Geschichte mit dem YouTuber gepasst, weil die meinen hier nämlich, Wissenschaftler sind nicht gut darin, hier einen Konsens herzustellen. Und das liegt daran, wenn es wichtig ist und aber gleichzeitig auch Unsicherheit hoch ist. Und dann haben die hier so eine Grafik, dass quasi mit wenig Unsicherheit und nicht so wichtig kommt die Applied Science zum Tragen, um die Leute davon zu überzeugen. Und dann, je mehr es dann steigt, gibt es erstmal professionelle Consultancy, wie sie hier schreiben. Das sind dann irgendwelche Leute, die jetzt nicht zum Wissenschaftsbetrieb dazugehören, die das damit unterstützen. Und jetzt dieses Corona-Ding, das sehen sie hier in diesem, wie sie das nennen, Post-Normal Science. Also die nicht normale, die post-normale Wissenschaft. Und da in diesem Bereich, da ist es dann quasi eine öffentliche Debatte, was jetzt die richtigen Dinge sind, lässt sich halt gar nicht vermeiden, weil man halt so eine hohe Unsicherheit hat, dass ja, dass auch die Experten alleine halt nicht Sachen mit Sicherheit sagen können, weil es halt eine hohe Unsicherheit gibt. Und deswegen ist das halt ein demokratischer Prozess, dann auf einem ganz hohen, weil auch die Stakes, also die Gefahren so hoch sind, was da auf dem Spiel steht und die Unsicherheit so hoch. Und deswegen gibt es halt eine öffentliche Debatte. Ja, macht irgendwie Sinn. Also ich finde den Begriff Post-Normal Science ein bisschen interessant, aber gut. Ja, das ist eigentlich schon. Das fand ich ganz interessant, dass es da schon ein Wort für gibt. Es gibt doch für Wissenschaft schon ein Wort, das heißt Quarks. Ja, Quarks. Das eigensinnige Wissenschaftsverständnis von Quarks heißt dieser Artikel auf Übermedien von André Reisin. ist eine schöne Zusammenfassung. Ich will jetzt hier nicht Einzelnes durchgehen, aber es ist eine wunderschöne Zusammenfassung, welche Hot Takes Quarks im Verlauf der Pandemie schon rausgehauen hat. Da geht es zum Beispiel einmal um Zahlen. Einfach, also hier gibt es eine Grafik, darum brauchen wir schnell einen Lockdown. Dazu gibt es natürlich ein wissenschaftliches Modell, wie immer. Und die kritischen Kommentare haben halt an den Zahlen ein bisschen Kritik geübt, weil da eine große Dunkelziffer eingerechnet wurde von Quarks, einfach mal so, ohne das wirklich herauszustellen. Außerdem wurden praktisch einfach Punkte auf der Zeitachse verschoben. Es wurde dann von einem Sinken der Infektionsfälle ausgegangen, erst ab Dezember, obwohl es schon seit Mitte November, dass die Infektionsfälle gesunken sind und so weiter und so fort. Die Modellierungen sind im Durchschnitt immer alarmistisch, immer zu hoch gewesen, die Quarks abgesondert hat. Und Quarks hat sich halt auch immer politisch geäußert. Also solche Sachen wie, ja, jetzt lockern wir, obwohl hier unsere Grafik zeigt, wie gefährlich das ist und so. Also es wurde hier nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert, sondern es wurde halt auch Corona-Politik gemacht bei Quarks, was ich auch nicht richtig finde. Ja, ich fand, die waren so schrecklich unkritisch den Zahlen gegenüber, dass sie dann irgendwie noch so komische eigene Rechnungen da reinbringen. Glauben auch irgendwie alles zu 100%, ne? Also, ja, vor allem das mal in Betracht oder so, wenigstens mal. Ja, also, es ist wirklich auch so, unsere Fürze riechen am besten halt. Ja, absolut. Ne? Deswegen waren sie ja die Science Cops, das waren die nicht auf dem Quarks. Oh Gott. Ich erinnere mich doch bitte nicht. Die Wissenschaftspolizei. Hier der André Resin schreibt halt in der Zusammenfassung, im Fazit schreibt er, wie oft kann die Wissenschaft Feuer rufen? Ein gutes halbes Jahr ist man nun wieder beim Teilen von Modellierungen, später ist man nun wieder beim Teilen von Modellierungen angekommen, die in Lockdown-Forderungen münden. Dient diese Social-Media-Strategie wirklich der Vermittlung des Forschungsstands zur Pandemie oder spiegelt sie nur die Infektionswellen und die entsprechende Lockdown-Konjunktur eines Teils der politischen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit? Vielfach hat man den Eindruck, es handelt sich um die aus einer Vielzahl wissenschaftlicher Stimmen herausgepickte Meinung der Redaktion, die als diejenige der gesamten Wissenschaft präsentiert wird. Das stetige Feuerrufen, ohne zu erklären, ob, wann und warum es wirklich gebrannt hat oder nicht, seinerseits Wissenschaftsskepsis hervorrufen könnte, scheint Quarks nicht in den Sinn zu kommen. Ja, das ist halt die Geschichte vom Junge, der... Ja, im Gegenteil, wenn das einer anders darstellt, ist das False Balance oder so, ne? Wenn es mal jemand anders dabei hat. Das muss so sein. Die Balance ist so richtig. Ja, ganz anders als bei uns, sagt die WHO, das mit den Boostern ist nicht ganz so schlau, weil das die Pandemie insgesamt verlängern könnte. Und zwar liegt es daran, dass wohl es wichtiger und sinnvoller ist, überhaupt zu impfen, als dass man irgendwie das dritte Mal impft oder so, haben sie es dargestellt. Und es gibt eben viele Länder, in denen wurde noch bisher sehr wenig geimpft erst, vor allen Dingen auch bei den Älteren. So. Und wenn die Pandemie da aufrechterhält, wenn wir die Leute nicht impfen, dann verlängern wir halt damit die Pandemie. Also die Booster-Aufrufe werden hier kritisiert praktisch, nicht nur von Deutschland, auch in Amerika, glaube ich, läuft das ja so ähnlich. In einigen westlichen Ländern, ja, und damit verlängern wir die Pandemie unter Umständen. Vielleicht eine sehr geile Werbung, Meldung von der WHO. Ja, das findet aber allgemein keinerlei Niederschlag in unserer Berichterstattung oder so. Ne? Finde ich auch geil. Ist immerhin schon vom 23. Dezember. Ja, und die Faktenchecker, die haben auch wieder zugeschlagen. Hier hat der Norbert Haring berichtet immer darüber. Haring oder Hering? Vom Handelsblatt ist der ja. Und hier gab es von dem Faktencheckern von Korrektiv ein Artikel über diese Nanolipide. Das ist wohl, sind so diese Nanostoffe wohl, in denen die Impfstoffe selber irgendwie vorhanden aufgelöst oder so transportiert werden. Und da wurde behauptet wohl, dass sie nicht zugelassen werden. Und die sind einfach mit den Impfstoffen selber gleichzeitig praktisch zugelassen worden. Das ist jetzt irgendwie so ein halber Skandal nur. Hätte man aber auch sagen können oder vernünftig irgendwie darstellen können. Aber Korrektiv hat eben den Hering hier mit seinen Artikeln da entsprechend auch in, so niedergemacht und also einiges dargestellt, was er so nicht so gesagt hat. Vor allen Dingen wirft er ihnen halt vor, dass sie als Fakt geschrieben haben, dass diese Sachen halt vollkommen harmlos wären für den Menschen. Ja, stimmt, die haben geschrieben, und für den Menschen würde das keine negativen Konsequenzen haben. Und das sei wohl nochmal, also er zitiert hier quasi auch aus dem, was die selber schreiben, und es ging wohl auch bei Korrektiv darum, dass das irgendwie falsch dargestellt wurde, was diese Hersteller quasi geschrieben haben, weil die irgendwie geschrieben haben, das wäre gar nicht vorgesehen für den Menschen, aber das bezog sich auf irgendwelche bestimmten Dinge, die die da halt irgendwie machen und nicht jetzt auf die Sachen generell. Und Korrektiv und der Hersteller hat irgendwie gesagt, wäre, also die haben es irgendwie noch ein bisschen offener formuliert. So, ja, es wären keine Schäden nicht zu erwarten oder so. Ja, irgendwie nicht zu erwarten, ja. Und Korrektiv hat daraus dann irgendwie gemacht, das ist vollkommen ungefährlich. Und dann zitiert er hier halt eben, dass es halt schon Fälle gegeben hat mit allergischen Reaktionen darauf. Also die Aussage, dass es wäre vollkommen ungefährlich, kann man halt so dann auch nicht tätigen, weil halt Leute schon Probleme damit gehabt haben. Und ich meine mich auch zu erinnern, ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal diesen Aufklärungsbogen vom RKI hier drin und da stand das meist wissens nach, wenn ich mich da richtig erinnere, auch drin, dass das bekannte allergische Reaktionen gegeben hat in einigen wenigen Fällen. Also, ja, okay, weiß man ja dann vielleicht auch nicht genau, ob es jetzt von den Nanolipiden kam oder von was anderem. Ja, ein paar Zusatzstoffe sind ja wohl noch drin. Ja, aber im Prinzip, genau, die haben da sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt mit der Aussage, das wäre nicht schädlich oder so. Und das kann man so nicht sagen, das hat der Hersteller so nicht so gesagt, und das war auch nicht wohl die Bedingung, beziehungsweise da stand das auch nicht in der Zulassung oder so drin. Ja, und in Norddeutschland sind tausende Disco-Besucher, müssen jetzt angeblich in Quarantäne. Das ist eine wilde Story von den Diskotheken, wo dann am nächsten Tag einige Positive gefunden wurden. Ich weiß noch nicht, wer dann unbedingt zum Test gehen muss, aber offensichtlich haben das einige gemacht. Und daraufhin werden jetzt versucht, die Kontakte wieder herauszufinden, wer mit wem Kontakt hatte und so weiter, was alles ganz schräg ist und so. Der denkt mal, der will auch vielleicht nicht jeder unbedingt gefunden werden, weil er auch nicht irgendwie 14 Tage in Quarantäne will und das Ganze wegen Omikron, was ja sowieso angeblich bei den meisten Menschen nur geringe Auswirkungen hat oder sich sehr mild auswirkt, wenn überhaupt. Wegen sowas dann in Quarantäne zu müssen, ist schon krass und ja, das alles natürlich unter Geimpften, ne? Unter 2G-Regeln, also die üblichen Schuldigen nicht dabei diesmal, ne? Sie überlegen jetzt irgendwie eine Notlage landesweiter, wie eine Epidemie oder landesweite Notlage ausrufen oder so. Es ist auch ein bisschen Gequatsche vielleicht nur gewesen, mal wieder wichtig Tuerei. Vielleicht passiert auch nichts. Die Zahlen sind jetzt eigentlich kurzfristig gestiegen. Ob sich das dann längerfristig auswirkt, weiß ich nicht, aber jetzt sind ja noch nicht mal mehr Ungeimpfte dabei. Da kann man auch nicht sagen, in dem Moment, dass sie Ungeimpften die Pandemie treiben. Ne? Da wird das dann spätestens auf. Ach, ja, die war denn das eigentlich? Bringen. Ich habe das jetzt gar nicht so richtig verstanden in diesem Artikel. Was war denn da jetzt? Ja, war da 2G, 2G Plus? Was war denn das überhaupt? Ich nur 2G war eine Regel, ja. Ich habe nur irgendwie gelesen, die räumen irgendwie Fehler ein oder so, aber woraus die jetzt genau bestanden haben, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Weiß ich auch nicht. Also, Abstandsregeln oder so. Haben. Und da stand hier nur, gab es mehrere Infektionen. Fehler war vielleicht alle zu impfen, aber das ist was anderes. Meine. Waren eben alle geimpft dann, ne? Und stecken sich trotzdem an, ja. Nun, etwa 900 Menschen das Einlass- und Hygienekonzept sei lückenlos dokumentiert, zitierte der Sender die Veranstalter. Ja. Also, es halt nicht verhindern, es geht nicht. Wenn wir das gemacht hätten, was Quarks Anon uns gesagt hat, dann das richtig. Hätten wir es vielleicht verhindert. Hätten wir nur auf Australien gehört, ne? Denk an Australien. Verschiedene Diskotheken. Und mittlerweile hat ja wohl auch Bremen mit der höchsten, neben der höchsten Impfquote auch die höchste Inzidenz, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Alles nur Momentaufnahmen. Ne? Ja, und in so einem Chat wird gerade diskutiert über die Lipide. Okay. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Also, Vielleicht Nanolipiden, hinterher also. nochmal in die Kommentare schreiben, wenn der Stream durch Nichts, ist. was ich gerne ausprobieren möchte, aber nicht als Erster. Das fand ich ganz interessant. Der Herr Schnellenbach ist ein Economics-Professor, also für Ökonomie. Und der hat hier was rausgefischt aus dem FAZ-Artikel über den Begriff der Daseinsvorsorge, der ja auch von den Grünen immer häufig geführt wird und so. Und wundert sich, dass der so positive Konnotationen hat, weil hier nämlich das wohl zurückgeht auf so einen, ja, ich glaube, Sozialwissenschaftler oder so, der also von 1933 bis 1941 da irgendwie zu publiziert hat. Und ja, wie man an Jahreszahlen in Deutschland halt eben sieht, also hat er da seine Ansicht dazu so ein bisschen verändert. Über die Nazi-Zeit halt eben rüber. Und es geht da irgendwie darum, ob jetzt die Politik diese Daseinsvorsorge betreiben soll oder ob das die Verwaltung betreiben soll. Und diese Daseinsvorsorge und wie hieß das andere Ding? Daseinsdisziplin. Nie gehört. Die hat man, kann ich auch noch nicht, nee. Und die. Klingt fast ein bisschen wie Eigenverantwortung. Naja, eher im Gegenteil, ne? Also, dass sich halt eben der Staat da komplett drum kümmert, irgendwie. Also. Und da gibt es dann hier diese Formulierung: die Pointe, der Einzelne, der sein durch die Technisierung von Verkehr und Kommunikation erweiterten Lebensraum als riskant und unkontrollierbar erlebt, gibt lieber individuelle Freiheiten auf, als in einer Gesellschaft zu leben, in der er sein Daseinsrisiko selbst trägt. Er tauscht quasi, also in Anführungsstrichen tauscht Freiheit in der Gesellschaft gegen Teilhabe an der Gemeinschaft, die ihm vom Daseinsrisiko vollkommen entlastet. Die autoritäre Kontrolle des Einzelnen durch Daseinsvorsorge und Daseinsdisziplinierung allerdings lässt der Herr Forsthoff, hieß er, erst 1941 hinter sich, kurz vor seinem 1942 verhängten Lehrverbot. Also, das sind quasi die, so hat er das dann später dann wieder gesehen. Ja, fand ich ganz interessant, weil diesen Daseinsvorsorgebegriff, der begegnet mir tatsächlich auch häufig, ohne dass ich den jetzt genau definieren könnte. Aber es wird immer gerne gesagt, irgendwie, ja, wir müssen ja dies, das und jenes irgendwie jetzt öffentlich finanzieren oder das, das und jenes irgendwie öffentlich betreiben, weil das ja Daseinsvorsorge ist. So. Dasein ist aber mit, damit ist aber das System, die Gesellschaft oder der Staat oder was gemeint, ne? Damit der da ist, nicht damit die Menschen da sein können oder so. Ja, sowohl als damit das auch Individuum wahrscheinlich, da ne? Je sein kann, nachdem, aus welcher womöglich. Sicht man das halt eben sieht, ne? Aber Daseinsdisziplin würde mich auch nochmal interessieren, was damit genau gemeint ist. Aber vielleicht muss ich mir auch einfach mal diesen ganzen FAZ-Artikel durchlesen. Und nicht in diesen Ausschnitt hier. Mag sein, dass es da drin noch Daseinsdisziplin wird einfach daran, dass mehr. man nicht so viel Schaden verursacht, ne? Aber diese Idee, dass man da halt diese Freiheiten eintauscht und vor allen Dingen auch noch in dem Sinne Freiheit in der Gesellschaft gegen Teilhabe an einer Gemeinschaft, ne, das finde ich schon ziemlich interessant. Und das ist ja auch so quasi dieses SJW Cancel Culture Ding. Und sicherlich auch diese Corona-Geschichten, die wir im Moment haben. Tja, das Individuum, das Glück in der Gemeinschaft, ja. Das ist kein Ersatz für die Liebe. Pornos sperren für den Jugendschutz. Her, aber sinnlos. Ja. Es ist ein Artikel von Peter Weißenburger in der Taz. Für den Wunsch, Pornografie loswerden zu wollen, zu verbieten, wegzuschließen, habe ich großes Verständnis. Die meisten Pornos sind alles andere als empowernd. Sie liefern ein verkürztes Bild von Sex, zeigen ihn als Leistungssport statt als Spaß, sind frauen- und queerfeindlich, body-negative, rassistisch, gewaltverherrlichend. Habe ich etwas vergessen? Solche Pornos können in der sexuellen Entwicklung Schaden anrichten. Darauf hat zum Beispiel gerade die Popmusikerin Billie Eilish hingewiesen. Pornos hätten ihren Blick auf Sex und Körperlichkeit kaputt gemacht, sagt die 20-Jährige in einem Interview. Ja, man kann auch mal eine Weile weggucken, ne? Ich wollte auch gerade sagen, also es ist ja auch die Frage, ob man das gucken will oder ob man das gucken muss. Oder... Naja, und jetzt geht es halt darum, soll man klar, Namenpflicht und... Weil das wäre es ja im Endeffekt, man müsste sich dann anmelden mit Klarnamen, so ein bisschen wie in England, und müsste sagen, bitte sperrt mir die Pornos nicht. Ich möchte weiter Pornos sehen, was natürlich dann auch dazu führen könnte, dass jemand den Klarnamen und die Pornos, die man guckt, irgendwie verbindet und eine schöne Liste tut. Ja. Und aber hier der Kollege von der Taz ist halt nicht der Meinung, dass man es verbieten sollte, sondern man sollte halt bessere Pornos. Bessere Pornos sollte man haben. Der ultraliberale Gegenvorschlag laissez-faire ist zu leicht, schon klar, aber Medien reguliert man nicht per Knopfdruck. Wichtiger wären sexpositive Gegenprogramme. Was er meint. Ich meine, das ist noch, das, da wird nicht geredet. Wie willst du das denn alles überhaupt feststellen? Und so, wenn die sich nicht hauen oder sich nicht rassistisch beleidigen oder so, dann finde ich das schon okay. Was willst du denn? Was erwarten die denn? Es gibt positiv. Die guten Pornos, die auf Empowerment, Feminismus und Consent abzielen. Ja, genau, sind die gut vor allen Dingen. Die kontextualisieren, zum Beispiel indem sie die DarstellerInnen zu Wort kommen und über ihre Grenzen sprechen lassen oder per Making-of verdeutlichen, dass Porno Fiktion ist. Fiktion? Pornos, verstehe ich. Ja, es ist halt alles, Pornos sind halt fiktiv, ne? Ja, solche Pornos sind leider seltener. Man könnte sie gezielt fördern, auch in Deutschland. Ja, das wäre öffentlich-rechtlicher Porno. Was genau wäre daran so schlimm? Da habe ich gleich mehrere Ideen, was daran so schlimm wäre. Stimmt nichts, nur überflüssig vielleicht, ne? Ja, ich meine, aber guck mal, wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen und das vergleichen wir jetzt mal mit, sagen wir mal, Netflix. Ja, die machen dann, ja auch dann schon, werden öffentlich-rechtliche die machen ja auch schon Pornos. Von Funk und so gibt es auch diese ganzen Sexualerziehungsgeschichten da schon jetzt teilweise. Ja, aber da ist ja nichts also, ficky. Ja, aber irgendwelche Cartoons oder so ein Zeug. Das eine war da irgendwie diese Geschichte von wegen Sex und der Dusche, irgendwie so Vorstellung und Realität, ist vielleicht ein bisschen lustig oder so. Aber dann frage ich mich auch, warum brauche ich das im öffentlichen Rundfunk? Also wenn die Bild-Zeitung was abdruckt oder meinetwegen die FAZ oder sonst wer... Und die Leute das interessant finden, gerne. Aber was hat das mit... Ja, das brauchen wir nicht als öffentlichen Rundfunk. Und also was ich mich frage, ist, so wenn du so einen tollen, politisch korrekten Porno machst, sieht das Mädel gut aus? Weil wenn nicht, nee, dann das halt nicht. Das wäre unterdrückerisch für Leute, die schlechter sind. Ja. Nein, aber so Content gibt es und ja schon. Was diese feministischen Pornos auch angeht. Ist der auf Pornos zugegangen? Das heißt, es gibt auch Schummerlichter, das ist ja schon nicht gut für die Augen. Vor ein paar Jahren hatte ich ja mal mit der Gwenny so ein Interview gemacht, das kriegt ihr bei uns noch auf dem Kanal unter Agentin Gwenny, Mission Geschlechterdemokratie ist das, glaube ich. Und die war nämlich bei so einer Veranstaltung von der Böll-Stiftung. Und am Ende hatte sie mir dann auch noch erzählt von diesem feministischen Porno-Festival, wo sie war, in Dresden, glaube ich. Und das war alles so ein Körperflüssigkeiten-Akzeptanz-Ekel-Scheiß, den sie sich da irgendwie gegeben haben. Also, und wenn die hier meinen, dass das irgendwie zur Erhellung der Leute irgendwie führt, also tut mir leid. Es ist halt, ich weiß, ihr glaubt dann wieder, das wäre alles nur von der Gesellschaft konstruiert, dass man sich von den Körperflüssigkeiten der Menschen ekelt, aber das ist halt bei den Leuten von der Evolution einprogrammiert, dass sie sich vor den Körperflüssigkeiten anderer Leute ekeln. Vor allem, Chris, was bei Menschen da auch noch einprogrammiert ist von Evolution, ist, wenn man geil ist, man halt nicht so vom Kopf her dann diesen rationalen Bereich, der Informationen verarbeitet, der wird runtergefahren ein Stück weit, weißt du so, übernimmt ein anderer Teil vom Hirn so die Kontrolle so und Von daher kannst du mir da so viel über das Gender Pay Gap erzählen, wie du willst, aber wenn das nicht geil ist, was ich sehe, dann juckt es mich nicht und ich werde das auch nicht anschauen. Es gibt andere Videos, ich klicke einfach weg. Also so, das ist auch noch ein Punkt, weil die können ja gern diese Videos da machen so. Ja, aber OPEX, dein Social Credit wird leiden darunter, wenn du dir nicht jede Woche... Ja, scheißegal, Alter. Soll ich damit irgendwie 100 genau. Social Credit Punkten nehmen? Zur Not dürfen es auch Transenpornos sein. Weil dann hast du gar nichts gegen dein patriarchales Anspruchsdenken getan. Du kriegst dann so eine Stempelkarte und da musst du nachweisen, dass du mindestens irgendwie Lust laut Hengame 1 bis 6 geguckt hast, sonst gibt es halt keine. Ja, weißt du, auch ein Argument, warum man das nicht als Rundfunkding haben sollte, ist, weil Rundfunk so das Konzept ist, okay, Nachrichten, Informationen schwierig aufzuarbeiten, gut, dass wir da Leute haben, denen das Bezahlung so dies, das, ne? Bei Pornos funktioniert das Konzept nicht, weil ich halt einfach unendlich viele andere Pornos sehen kann, okay? Nee, die sperren sie dir ja dann hoffentlich. Ach, die sperren sie mir, okay, ja, cool, super. Okay, dann kann ich mein Handy ausmachen und mir einfach ein Porno, den ich aus der Vorsperrungszeit angeschaut habe, einfach wieder vor Augen führen. So, was wollen die dann machen? Muss auch nicht alles, also der Herr Knebel sagt auch, manchmal ist es besser im Dunkeln. Das ist halt so fucking dämlich, Alter. So. So, wollen die dann auch noch Sensibilisierungstrainings machen für Pornos? Der Film natürlich doof, im Dunkeln. Klar. Der Oscar Wilde-Fan sagt, wenn die ÖR Pornos produzieren würden, anstelle von Böhmermann oder Bosetti, würde ich gerne meinen Beitrag zahlen. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, die produzieren Pornos mit Böhmermann und Bosetti, Oscar Wilde-Fan. Oder sie machen so ein Chin-Chin. Stell dir mal vor, der Böhmermann dreht ein Porno. Es ist richtig schlimm. Lustig, aber schlimm. Man kann doch nicht einfach alles irgendwie auf Staat runterregulieren. Was ist denn das? Ich werde nicht mal irgendwie die feministische Subtext-Theorie da verstehen. Wie gesagt, wenn man geil ist, dann schaltet sich das Denkzentrum aus. Mit Astrid das hat jetzt aber nichts mit dem Thema zu tun, ja? Das ist der Sci-Fi-Channel. Da gibt es jetzt eine neue gut, Serie. Ja gut, Sci-Fi ist, das geht warum ja warum hat sie keinen Bauchnabel? Die neue Serie Astrid und Lilly retten die Welt. Und die hier auf diesem Bild sehen wir Astrid. Resident Alien ist übrigens sehr, sehr, sehr lustig. Resident Alien, kann ich empfehlen. Okay. Die Serie ist gut. Na gut. Weil ich das gerade gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, das hier ist Astrid, eine Hälfte von den neuen Monsterjagen, denn du, beste Freunde. Sie ist energetisch, outspoken, also sie labert viel über ihre politischen Ansichten wahrscheinlich und sie ist bereit, jedes Monster platt zu machen, was in ihre Richtung sich bewegt. Und das gibt es ab dem 26. Ich verstehe, was du da gemeint hast. Ja, nur und hier steht Fun Facts. Sie ist the feisty one. The feisty one, ja. Confident, hilarious and sex positive. Moment mal, ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Minderjährige. Ja, das war auch meine nächste Frage, so wie alt ist die? Das ist die Cousine von Vicky Pollard, oder? Ja, aber ja. Und ihre Monster jagen. Das ist so hungrig. Und ihre Monster jagen eine Superkraft ist riechen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das Monster sie riecht oder ob sie das Monster. Und dann rennen die ganz schnell weg, meinst du? Das ist die Frage, ja. Okay. Activate Smell Power! Sie riecht, heißt es eigentlich Sink, oder? Okay, hier ist, was passieren wird. Die machen diese Show, da zeigen sie dann so ein Monster-Design und Leute werden mehr Crush haben auf das Monster als auf dieses Mädel. Du meinst auf jeden Fall Resident Alien ist eine gute Serie, ja? Auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Mit Alan Tudyk. Allein dafür lohnt es sich, da anzugucken. Weil und mir ist es nämlich vor allen Dingen aufgefallen, weil ich habe jetzt mich mal über Weihnachten mal wieder die Neuauflage von Battlestar Galactica angeguckt. Das war nämlich mal vom Sci-Fi Channel so ein Überraschungshit, wo die echt eine Zeit lang halt auf so einem Spartenkanal so die größte Serie irgendwie hatten. Wo alle Welt drüber geredet hat, was ein Riesending war. Ja, nach 4 Staffeln schon wieder durch, aber auf jeden Fall auch jede Staffel irgendwie über 20 Folgen von dem Robert D. Moore entwickelt, der einer auch von den Autoren von Star Trek war. Ganz, ganz viele von den guten alten Star Trek-Folgen auch geschrieben hat. Und Battlestar Galactica war ja auch ziemlich sexy, so von den, gab es ja ganz viele von den Schauspielern relativ leicht bekleidet. Und ja, auch die Typen waren ganz gut trainiert und so. Also für die Damen wahrscheinlich auch nicht gerade so schlecht zum Angucken. Wenn ich das mal vergleiche mit diesem Krempel aus der Jetztzeit, eben Verbrechen. Ja, okay. Das ist dann eher so eine Wampe, ne? Ja, Astrid. Das kann offensichtlich nicht immer Katie Sackhoff sein. Ja. Aber es für also, Lily Save the World, wer weiß, vielleicht Sci-Fi hat manchmal einfach richtig schlechte Produktionsqualität, aber eine gute Story oder irgendwas, was funktioniert und was einen unterhält. Aber vielleicht bei Astrid and Lily nicht. Aber Resident also, Alien, richtig lustig. Ja, und Star Trek sage ich schon, bei Battlestar Galactica kann ich auch nur wärmstens empfehlen für die Leute, die es nicht gesehen haben. Also offensichtlich sind sie in der High School. Also ist sie sex-positive in der High School. Na gut. So rettet man die Welt vor den Monstern. Gott, die andere ist auch so das Kaliber. Das will aber keiner was. Ganz vorsichtig. Oder? Also Resident Alien hat ein ganz plattes Konzept. Es ist ein Alien, der auf der Erde lebt, aber sich als Mensch verkleidet und das absolut schlecht hinbekommt. Katzen. So, aber so in der Richtung oder was? Das funktioniert richtig gut. Ich glaube, Mars wollte gerade auf Dingsbums hinaus hier. Wie hieß er, Alf? Genau, das war doch auch ein Alien, das unter Menschen gelebt hat. Aber hat sich nicht als Mensch verkleidet. Ja, genau, über sie. Ja, da gab es auch die Coneheads und viele. Ich sage ja, das Konzept ist bekannt. Aber wie gesagt, Alan Tudyk, sehr, sehr, sehr witzig. Einfach nur sehr gut. Ich habe mir gestern die erste Staffel von Pinky und der Brain auf Amazon zugelegt. Fällt mir dabei ein. Ja, auf jeden Fall dieses Klassiker halt. Battlestar Galactica vor allen Dingen. Also ich habe die vierte Staffel vor ein paar Tagen jetzt gesehen und ich war so überrascht. Das ist ja jetzt auch mal so knapp 10 Jahre her oder so. Und was sie da damals abgeliefert haben. Also ich habe das eigentlich funktioniert richtig gut, ne? Vor allen Dingen angefangen, auch, jetzt wieder zu gucken, so wegen dem, weil der Dingens ja jetzt hier gestorben ist, hier der eine Schauspieler von dem Zylonen. Ach so, ich dachte gerade schon, ja. Ja, stimmt, der ist gestorben. Und der gibt da so einen Monolog, der so ein bisschen angelehnt ist, wahrscheinlich an Blade Runner mit, ich habe irgendwelche Supernovas gesehen, aber in diesem Monolog von dem Zylonen ist es dann halt so, dass er sich quasi bei seiner Macherin darüber beschwert, dass er nur so einen menschlichen Körper irgendwie bekommen hat mit diesen beschränkten Sinneswahrnehmungen und das deswegen gar nicht richtig auskosten konnte und so. Und fand ich einfach großartig geschauspielert und dieses Ganze, also und das war eine Fernsehserie, ne? Das war nicht ein Spielfilm oder so, sondern eine Fernsehserie einfach nur. Und zu dieser Zeit, da haben die Leute ja noch gedacht, dass uns jetzt so ein goldenes Zeitalter irgendwie bevorsteht und Fernsehserien. Und was ist da draus geworden, Astrid und Lilly? Ja, aber ich erinnere mich durchaus, dass es auch da am Anfang Stress gab, weil Starbuck halt eine Frau ist und solche Sachen. Ja, aber was die damit halt gemacht haben, war einfach überragend. Und dann so lässt du halt auch die Kritiker verstummen. Ne? Also. Heute läuft das andersrum, erst wie bei Game of Thrones zum Beispiel. Muss ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ja. Da wird zum Ende hin einfach schlecht. Ja, wie sie es aufgelöst haben, es war ja auch so nicht so ganz so, hat den Leuten nicht ganz so gefallen. Ich fand es auch so ein bisschen, ja. Ja, die mussten halt Seite, in 3 Folgen Schluss machen und dann. Ja, die hatten halt 20.000 Jahre vorgespult und peng, ne? Die hatten eigentlich eine 5. Staffel geplant, haben die aber nicht finanziert bekommen. Ja, das ist, glaube ich, auch einer der Probleme bei diesen ganzen Geschichten. Also ein Resident Alien, ich weiß noch nicht, wie viele Spezialeffekte der hat. Aber so eine Science-Fiction-Serie ist schon unglaublich teuer zum Produzieren. Und umso schlechter, umso schader ist es eigentlich, dass es heutzutage ja irgendwie für scheiß Star Trek Discovery und Picard irgendwie so viel Geld rausgehauen wird für so Müll. Vor allem, ich finde es skandalös, dass die Leute damit durchkommen, so schlecht handwerklich zu arbeiten, ob einem die Story gefällt oder nicht, aber so schlecht handwerklich zu arbeiten und trotzdem weiterhin bezahlt zu werden. Das finde ich ist der Skandal. Weil das kann man sich ja, ja nur noch mit Vetternwirtschaft erklären. Wie soll das anders erklärbar sein? Ist ja objektiv diverser Cast. Das ist doch jetzt. Ist, die Welt ist so habt viel besser schon, geworden. Habt ihr schon The Book of Boba Fett gesehen? Ich habe diesen Streamingdienst gar nicht, von daher. Ach so. Aber ich muss sagen, Matrix, wenn wir jetzt ja über so viele Sachen abgerantet haben, Matrix ist zwar ein sehr seltsamer Film, aber er ist in dieser Hinsicht erfrischend, weil er anders ist als diese ganzen anderen verhunzten Sachen. Der ist zwar auch schlecht gemacht worden, leider, aber auf eine ganz andere Art und Weise, die deswegen interessant ist. Deswegen ich habe mir inzwischen seit letzter Woche, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mir zwei Zusammenfassungen angeguckt. Hier von dem Just a Random Guy, oder wie der heißt, und dem Drinker. Und ich muss sagen, als die mir die Story erzählt haben, wollte ich irgendwann eigentlich gar nicht mehr wissen. Also das war ja wirklich... Ja, brauchst du auch nicht wissen. Hanebüchner Unsinn bis zum Anschlag. Und also ich bin sehr froh, dass ich den Film mir nicht angeguckt habe und dass ich ihn mir auch nicht angucken werde. Weil, also was ich da gehört habe, das hat meinen Kopf mehr oder weniger gesprengt. Ja, man muss mit der Einstellung an den Film gehen. Ich gucke mir jetzt nicht einen guten Actionfilm an. Ich gucke mir keine gute Story an, sondern ich gucke mir jetzt einfach mal an, wie die sich selber quasi den Film kaputt geschossen haben. Absichtlich, meiner Meinung nach. Da das kann, lässt sich nicht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Alles, was da in dem Film schief läuft, ist Absicht. Ja, okay. Dekonstruiert euch selbst, aber lasst mich in Ruhe. Und das macht den Film interessant. Denn unter dem Aspekt empfehle ich den Film, sich anzugucken. Nicht als Matrix-Film. Guckt euch den ersten lieber an. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Apropos keinen Bock mehr und so. Und wir waren ja auch gerade schon bei Personen, die dieses Jahr von uns gegangen sind. Kurz vor dem Jahreswechsel hat es hier noch den John Madden erwischt. Oh. Den meisten Leuten wahrscheinlich bekannt von dem Nachnamen zu dem dazugehörigen Videospiel, um das es hier auch geht. Aber der John Madden war ein Coach von der NFL, also vom American Football, und später dann vor allen Dingen noch jahrzehntelang als Kommentator hat er da gearbeitet und also Fernsehkommentator von den Live-Übertragungen und diese Spielereihe, die da seinen Namen getragen hat, war halt früher auch noch so, dass da auch seine Stimme dann immer die Kommentatorenstimme quasi war von den Spielen, die man dann da gespielt hat. Und aber er hatte sich jetzt schon, ja, ich glaube irgendwie, ja, auch schon über 10 Jahre oder so in Ruhestand zurückgezogen. Und jetzt sind aber unsere Freunde von der Videospielpresse, müssen uns jetzt hier erklären, warum so ein Madden-NFL-Computerspiel natürlich total problematisch ist. Und zwar, weil man ja natürlich diese Spieler da fernsteuert und viele von diesen Spielern sind Spieler of Color. Und das ist dann quasi so, dass man da seine eigene Plantage hat, wo man diese Spieler of Color da für sich arbeiten lässt. Und also so ein verdrehtes Hirn muss man erstmal haben. Aber das ist Videospielejournalismus im jetzigen Jahr und in den letzten Jahren. Na, also, und vor allen Dingen mittlerweile, wie weit die sich jetzt schon aus dem Fenster lehnen. Und da merkt man halt auch mal wieder, dass man es diesen Leuten nicht recht machen kann. Weil wenn man jetzt beigehen würde und sagen würde, so, okay, ihr seid mal also der Meinung, dass diese Spieler hier, weil die halt nicht weiß sind, dass sie deswegen jetzt hier von euch ausgebeutet werden, objektifiziert werden. Das ist natürlich auch die Rede von Objektifizierung. Also dieser Artikel, den ich habe, das ist der Eric Kane, der sich darüber auch aufregt, über diesen Bullshit. Also dieser Artikel selber hier ist nicht so bekloppt, aber da stehen natürlich diese Beispiele drin. Und Objektifizierung halt, und wenn man jetzt sagen würde, ja okay, dann objektifizieren wir die nicht, dann streichen wir die alle raus. Dann würden die doch auch ankommen und sagen, ja nee, jetzt ist es ja rassistisch, weil du kannst doch nicht so ein Spiel machen und dann die ganzen diversen, hier die ganzen Spieler of Color alle hier irgendwie rausstreichen aus der das geht doch nicht. So, was ist mit der Repräsentierung und bla bla bla und tralala. Also, man kann das einfach nicht gewinnen, dieses Spiel. Und es ist auch nicht dafür gemacht, um da irgendwelchen Rassismus jetzt wirklich zu bekämpfen. Es ist nur dafür da, um zu problematisieren, um des Problematisierens willens. Und das ist immer wieder ein besonders widerwärtiges Beispiel dafür. Also, was da für eine Kreativität dahinter steckt, um auf sowas zu kommen, dass das eine Plantage ist, die ich da habe, weil ich so ein paar verfickte hier Pixel, die ein Footballspiel simulieren sollen, da irgendwie hin und her bewege und die haben dann die Namen und sollen irgendwie so ein bisschen so aussehen wie irgendwelche Personen, die es wirklich gibt. Also, ja, aber ganz unglaublich problematisch. Objektifizierung. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder eigentlich nicht so weit entfernt oder eigentlich dasselbe wie diese Sachen, die gesagt werden über weibliche Charaktere und dass sie zu freizügig werden oder so und dass die objektifiziert werden. Weil das sind auch keine Menschen, das sind auch nur Pixel, die wie Menschen aussehen. Und was ich mit denen da irgendwie in irgendwelchen Spielen mache, das ist auch scheißegal. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und oder noch viel weniger mit der Wirklichkeit zu tun, als diese Menschen, die ja jetzt hier wenigstens die Leuten wirklich Personen nachempfunden sind, die auch wirklich das halt eben tun und dafür halt bezahlt werden, was sie dann da in dieser Simulation tun, wo diese Pixel mit den gleichen Namen dann da irgendwie rumtanzen. Also ja, Computerspieljournalismus, Problematisierung. Es wird uns auch in diesem Jahr wieder erhalten bleiben. Fängt schon gut an. Fängt schon gut an, genau. Kommen wir nun zu kultureller Aneignung. Oi, oi, oi, jetzt sind wir da. Sie sollten Hamlet im klingonischen Original lesen. Ja, das sowieso, ja. Ja, hier haben wir die Sendung 13 Fragen vom ZDF heute YouTube-Kanal. Eine sehr, sehr lustige Sendung, ein sehr lustiges Format. Ja, wir haben schon eine Spielshow, eine politische Diskussion, eine Spielshow umzugestalten. Du das eine funktioniert einfach hatte, nicht, ja. Aber gut. Okay, ja, ihr habt mir ein paar Timecodes gegeben. Wo soll ich denn hinspringen? Ich hatte es da geschrieben, 7. Also ich weiß nicht, ich hatte eine Sache gesehen, das ist quasi, wie die Diskussion total entgleist und immer weiter eskaliert. Es fing an, dass sich eine Dame über Augen beschwert hat. Und dann gab es einen kleinen Zeitsprung. Das eine war, glaube ich, 7 Minuten 45. Das andere, sage ich dir dann gleich, es war nur eine Minute oder so. Ja, aber es ist nichts. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. 7:37 fängt es an. So. Und dann 17:45. Also 7:37 für eine Minute. Okay, der hasst ihn, ja. Euch selbst persönlich vielleicht verletzt fühlt. Hami, wo fängt denn für dich kulturelle Aneignung im negativen Sinne an? Also was sind deine Erfahrungen damit auch? Ja, kulturelle Aneignung beginnt für mich da, wenn Menschen, Betroffene verletzt werden. Und da liegt die Deutungshoheit auch nicht bei Leuten, die nicht betroffen sind. Der Fox-Eyes-Trend ist ja gerade sehr prominent und der ist für mich besonders verletzend. Warum? Weil weiße Menschen sich diese Augen... Was für ein... Ach, Fox-Eyes. Wie Augen. Ich hab gedacht, was mit Speiseeis? Okay. Ja, müssen wir noch weiter gucken, ja? Ja, also die Fox-Eyes sind offensichtlich sowas, wo man die Augenwinkel stark nach oben schminkt. Halt wie ein Fuchs. Oder wie asiatische Menschen. Und ich denke, das ist, worauf die Dame hier hinaus will. Vor meine Augenform einfach schminken können, ohne mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen leben zu müssen. Ich kann am nächsten Tag nicht meine Augenform ablegen. Für mich ist mein Aussehen kein Trend. So. Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, ich wurde in meiner Kindheit am laufenden Band wegen meiner Augen diskriminiert. Mir wurde Schlitzauge und sonst was gegen den Kopf geworfen. Und jetzt kommt da eine Gigi Hadid oder eine weiße Nina aus der Nachbarschaft, schminkt sich die Augen so und es ist cool. Und das ist eben das Problem. Die Menschen der Dominanzgesellschaft entscheiden, was cool ist, aber, was Trend ist, aber das was hat erlaubt. Doch das, das hat, es heißt Fox Eyes. Fox Eyes. Wenn sich hier jemand beschweren darf. Dann die Füchse. Ja, nee, Moment mal, also, dass die Leute sich die Augen schminken, das hatten wir schon, also, ich glaube, mindestens bei den Ägyptern gab es Darstellungen. Wie heißt denn das dann, dass es dann, ist das speziistische Aneignung, oder wie, oder? Speziismus, ja. Ich meine, dass die Augenform durch Augen-Make-up halt verändert oder in eine gewisse Richtung, das ist halt die Grundlage von Augen-Make-up, würde ich sagen. Und das durch alle Regionen der Welt und alle Zeiten. Also ich sehe es auch ja, absolut nicht ein, dass das irgendwie so ein Problem ist. Jetzt bist du ruhiger. Die regt sich über die Augen auf und gut, dass sie früher beleidigt wurde, weil sie asiatisch aussieht mit den Augen, das ist nicht schön, aber daraus zieht sie halt, ich meine, sie benutzt so Begriffe wie die Dominanzgesellschaft, ja, alle Leute, die da auf der einen Seite reden, die benutzen sehr interessantes Vokabular, besonders interessantes Vokabular, was wir gleich auch noch merken werden. Gut, dass wir hier gestoppt haben, weil hier war der Ausschnitt zu Ende. Es geht weiter bei 17:45. Jetzt wird zwischenzeitlich, also 17 Minuten 45 Sekunden, wäre dann der nächste. Und da wird direkt wieder auf die Augen eingegangen. In der Zwischenzeit wird nur über Frisuren geredet, afrikanische Dreadlocks-Frisuren. Und geht die Diskussion richtig los. Ja, es geht da um eine Dame, die selber einen Salon dafür hat und wohl auch unter Afrikanern aufgewachsen ist in Afrika, aber sie ist halt weiß. Und die Dame hier, die wir gerade in dem Standbild sehen, regt sich ganz schrecklich drüber auf und sagt, sie würde da nicht hingehen, weil sie nimmt den Afrikanern, die auch diese Zöpfe flechten wollen, halt die Arbeit weg. Nein, sie sagt, sie würde nicht in den Laden gehen, weil es eine Weiße ist. Das sagt sie wortwörtlich so. Aber ja. Aber das ist doch eigentlich, ich meine, bringt das nicht dieser Frisurensorte die Vielfalt, die sie jetzt stark macht, eigentlich? Ja, aber das ist nicht die härteste Aussage, da kommt noch einiges mehr. Jetzt können wir einfach laufen lassen. Das Leute eben auch haben, geht einfach auch eine gewisse Verantwortung mit einher. Ich möchte aber noch mal was zu den Augen sagen zum Beispiel, wenn ich das ja, noch mal darf. Klar. Das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, ich kann diese Verletztheit total nachvollziehen. Ja? Dass man diskriminiert wurde, dass man blöde Sprüche und Begriffe, die ich gar nicht wiederholen möchte, gehört hat und so weiter. Ich habe mein Leben lang immer wieder Sprüche gehört wegen meiner Hautfarbe. Ja? Möchte ich auch gar keine Begriffe nennen, aber da kann man sich vorstellen. Ja? Wenn man braune Haut hat, bekommt man Sprüche zu hören. In deiner Logik müsste ich jetzt sagen, jeder Weiße, der sich bräunt, der sich sonnt, macht etwas Problematisches. Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich habe braune Haut, ich erlebe das. Ihr entscheidet euch frei, euch zu bräunen. Bräunen darf man nicht mehr. Das finde ich absurd. Natürlich darf sich jeder bräunen. Es ist doch schön, wenn jemand dieses Ideal übernimmt. Und trotzdem kritisiere ich diejenigen, die mich beleidigen wegen meiner Hautfarbe. Das heißt, diejenigen, die dich beleidigt haben wegen deiner Augenform, dass du die kritisierst, bin ich sofort bei dir. Und wenn die sich jetzt auch noch die Augen so formen würden wie, oder schminken würden, wie du sie hast, würde ich sie auch kritisieren und sagen, aha, vorher hast du mich so und so genannt und jetzt machst du es selbst. Das finde ich also richtig. Aber grundsätzlich zu sagen, es wäre problematisch, dass Menschen, die eben nicht ostasiatisch gelesen werden, dass die jetzt also sich die Augen so formen, das finde ich also absolut nicht. Es ist in Ordnung. Ich würde das auch als... Rami, das doch, klingt doch plausibel. Das Problem genau, das ist zum das war zu viel gesunder Menschenverstand. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Das Problem ist zum einen, ja, ich freue mich schon. Jetzt setzt sie an, ja. Der Fuchs setzt an zum Angriff. Es wird auch Stereotype reproduziert. Also nicht jede asiatische oder asiatisch gelesene Person hat zum Beispiel solche Augen. Aber wenn man sich alle sich genau gleich, weil dieser Fox als Trend, der ist halt, es ist genau klar definiert, wie die Augen geschminkt werden. Und wenn sich alle jetzt diese Augen schminken und sie sehen und andere sehen das und denken, ah ja, das sieht ja asiatisch aus, dann wird eben... Das ist genau die Der Fuchs als Trend. Der Fuchs als Trend. Das ist genau die Linie, wahrscheinlich nach der Reichsfuchs-Eis Dingsbums. So wie die Farben hier. So auf die Rahlfarben, ne? Reichsausschuss für Lieferungen oder wie das irgendwie heißt. Wo wir unsere Verkehrsschilder und sowas noch machen. Die Reichsfuchs-Augenfarbe. Ja, ja, genau, gibt es dann auch die Reichsverordnung für Fox-Eyes. Eben diese Stereotype von asiatisch gelesenen Augen reproduziert. Und das ist das Problematische daran. Asiatisch gelesen? Auf, Im Globus sozusagen. Nur den Fox. Ja, das ist total jetzt geht's los. Greifen wir schon mal die Hände. Jetzt geht's richtig los. Das ist ja klar, dass das kokulos ist, was die Dame da gerade meinte, aber dass ihr das selber nicht auffällt, wundert mich so. Also, ich meine, wie tief muss man da drin stecken in diesem ganzen Gedöns? Weil, ich meine, die Leute malen sich ihre Augen an. Ja, wie Mars ja eben auch schon meinte, die Leute malen sich seit Urzeiten ihre Augen an. Und ja. Die werden dann so gelesen, aber die haben das ja nicht alle, auch nicht alle, die so gelesen werden. Nicht im Foxy-Modus. Solche Augen. Ja, aber, ach. Aber es ist einfach so toll. Es geht um so eine Kleinigkeit mit den Augen und pass auf, was jetzt gleich passiert. Das ist so toll. Fox-Eye-Trend, ja, mein Gott, dann ne, haben wir alle Besseres zu tun, als uns jetzt um diesen Fox-Eye-Trend alleine zu kümmern. Aber es geht einfach um die Vielzahl. Es geht darum, es geht um Verkleidungen. Es geht darum, dass ich mich eben kommerziell wesentlich besser darstellen kann, positionieren kann. Es geht nochmal, also wir reden wirklich um Lebensraum, den manche Menschen einfach verwehrt bekommen und andere dafür immer wieder gepriesen werden. Es ist so ein ist der im Osten, der Lebensraum, der Lebensraum? Pass auf, Frage für einen erst Freund. Kommt der Lebensraum und was kommt dann? Es kommt tatsächlich. Eine riesen Vielzahl. Es ist genauso verkehrt zum Beispiel, sich eben als KZ-Insasse zu verkleiden. Warum? Weil einfach so ein riesen Gräuel damit einhergeht, mit der Geschichte, die damit einfach einhergegangen ist. Die fucking Tiger-Eis-Make-Up-Welle mit den KZs. Ja, aber der Lebensraum. Du musst es doch verstehen, der Lebensraum. Fox-Eyes, Trend. Ja, und wenn du als KZ-Insasse dich verkleidest mit solchen Augen und Make-up, ja, dann implodiert die Welt. So, was soll da passieren? Das ist Klamotte und Farbe im Gesicht. Ich meine, okay, KZ-Insasse ist geschmacklos, ne? Würde man nicht machen. Aber. Ja, vor allem, das war doch nicht, genau der Punkt. Ja. Das würde man nicht machen, aber das würde man doch nicht machen. Verkleidet sich denn als KZ-Insasse? Das würde man nicht deswegen nicht machen, weil es irgendeine Kultur annimmt, zu der man nicht dazugehört. Also, das stimmt, sondern weil es irgendwie das Leid repräsentiert, sonst gar nicht will, ne? Was auch nicht dazugehört. Und übrigens, sorry, aber wenn du halt so ein Schauspieler bist und du spielst eine Rolle in einer Aufführung, dann verkleidest du dich als KZ-Insasse. Ja. Hada. Oder ein Strafgefangener. Ja, du weigerst dich. Du weigerst dich einfach mal, wenn du ein Herz hast. Ja, du darfst dich nicht als Strafgefangener verkleiden, wenn du nicht betroffen bist. Also früher gab es ganz viele Leute, die zur Fasching in so einem schwarz-weiß quer gestreift mit Nummer vorne drauf und Kette am Bein oder so. Ja, das war ja auch nur ein Witz. Ja, also es ist in der Tat so, es war der Vergleich jetzt mit dem Kostüm, aber es ging vom Thema der Augen los. Es ist ganz schnell eskaliert, deswegen meinte ich das ja. Ja, es liegt im Auge des Betrachters. Ne? Gerade was noch der Fox-Eis-Trend. Wir ja verstanden haben, wie schrecklich das war. Warum sollte es witzig sein, sich so zu verkleiden? Denn was da passiert ist, dass einfach Menschen so karikatiert werden. Ich würde gerne wissen, verstehst du den Punkt auch? Das ist ja nun sehr drastisch. Ja, karikatiert. Also, ja, nun, die stellen sich doch da nicht hin und sagen, ach, guck mal hier, heute ist Fasching, ich habe mich mal als Asiatin verkleidet. Oder? Ich war mal als Chinese verkleidet als Kind, mit so einem gelben Hut. Gelber Farbe im Gesicht. Das geht aber nicht. Da war das ist rückgängig, bitte. Hast du die Gamergate-Zeitmaschine? Welche Kultur hast du dir damit angehört? Ja, gebe ich immer nicht so freiwillig raus. Ich war auch als Indianer mal oder als Koch. Unfassbar, dunkle Vergangenheit. Ja. Deswegen gehe ich auch nicht in die Politik, die würden sofort sagen, der hat mal damals, ich habe hier Bilder wie er als Chinese und Leichen im Keller, ja genau. Sagt der Fleischhauer wenigstens was Vernünftiges dazu? Ja, darüber geht es ja irgendwie auch nicht. Die Antwort, er sucht die Antwort an der Decke, auf jeden Fall. Aber seine Augenbrauen auch die ganze Zeit sind. Der überlegt hat, habe ich da gerade richtig gehört? Genau, schminkt euch eure Augenbrauen auf jeden Fall nicht so hoch an. Das ist Aneignung von Herrn Fleischhauer, wenn er so einen Schwachsinn hört. Ich finde er betreibt die kulturelle Aneignung bei den Vulkaniern mit der hochgezogenen Augenbrauen. Das ist ja ein drastisches Beispiel. Ja, aber logisch ist da gar nichts an dem ganzen Gedöns. Ja, deswegen will ich ja wissen, was der Vulkan ja im Raum dazu sagt. Schauen wir mal. Das ist das aber extremes Beispiel? Ja, das ist wirklich was anderes. Also, na gut, es geht um marginalisierte Gruppen. Im weitesten Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich mich. Native American. Wo. Als Sklave verkleiden. Geh doch mal ein paar Sekunden zurück. Das haben wir jetzt verpasst, weil das war nochmal ein sehr toller Moment. Es ist so eine riesen Vielzahl. Es ist genauso verkehrt zum Beispiel, sich eben als KZ-Insasse zu verkleiden. Warum? Weil einfach so ein riesen Gräuel damit einhergeht, mit der Geschichte, die damit einfach einhergegangen ist. Und da wir ja verstanden haben, wie schrecklich das war, warum sollte es witzig sein, sich so zu verkleiden? Denn was da passiert ist, dass einfach Menschen so karikatiert werden. Ich würde gerne wissen, verstehst du den Punkt auch? Das ist ja nun ein sehr drastisches, aber extremes Beispiel. Ja, das ist wirklich was anderes. Also, na gut, es geht um marginalisierte Gruppen. Im weitesten Unterschied. KZ? Das ist ein Unterschied, ob ich mich als... Native American. Wo? Also wenn ich mich zum Beispiel als Sklave verkleide. Ja, wo? KZ, Native American, KZ, Native American. Ja, kannst du aber sagen, dass du das mit den Augen nicht machen darfst, weil dann irgendwie so aussieht wie die Leute, die in China unter der... Kulturrevolution gelitten haben, oder wie? Der Psycho-Dad sagt, wir sollen den Fleischhauer-Eistrend lostreten. Also eine Augenbraue hochgezogen und die Augen nach oben. Ja, grundsätzlich ist es so, dass das Problem mit KZ-Insassen und das Problem mit Native Americans war nicht, wie die sich gekleidet haben oder wie sie gekleidet wurden, sondern was mit ihnen gemacht wurde. Niemand beschwert sich über einen Holocaust, dass die Leute da lustige T-Shirts anhatten. Was ist der Moderator eigentlich noch? Die werden abgeschlachtet, Alter. Was ist das für ein fucking Scheiß? Das Problem am fucking Native American, fucking am Holocaust war einfach die systematische Vernichtung von Leuten und nicht irgendwie, was die dabei anhatten. Was sind aber meine Menschen? Augen, ja, meine ist... Augen haben sie mir geschickt. Ich gemacht deine Augen, du Nexus 6. Ja, vor allen Dingen, mal ganz abgesehen davon, dass es sowieso von vornherein schon Blödsinn ist, aber auch, ich finde das, also bei den Indianern, da wollen sie dann da wahrscheinlich darauf hinaus, auf irgendwelchen Indianerschmuck oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man den auch noch angezogen hätte, Und die dann irgendwie schlecht behandelt hat, sondern... Der Moderator sagte, um das zu rechtfertigen, dass sie abgeschlachtet worden wären, ja, die Indianer und so. Und wenn das teilweise der Fall war, ist das eben was anderes als die gezielte mechanistische Tötung von... Ich würde den Völkermord an Native Americans schon in so eine vorindustrielle Kategorie einordnen. Leute, darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass es nicht, dass hier Sachen zusammengeschmissen werden. Da wird die... Ja, sowas will sich keiner kulturell aneignen. Das stimmt auch. Da wird das Aussehen, der Kleidungsstil, das Aussehen, so Symbole wird verwendet. Und dann einfach ausgetauscht, so sprachlich, ja, mit dem Horror, der gemacht wurde mit den Leuten. Aber gerade dieses Indianer-Ding. Wenn die alle hier gekleidet wären in super schicken Anzügen, ja, 1980er Jahre so, oder wenn die alle so richtig schicke so Shirts an hätten wie das Mädel, was sich darüber beschwert hat, würden wir dann auch sagen, dass es gehört verboten. Das ist doch auch. Scheiß, Alter, Nazis haben auch mit Wasser gekocht. Hier wird auch eine Sache komplett übersehen, die mir auch letztens erst aufgefallen ist, nämlich, dass die Sicht in Deutschland auf die Native Americans ganz anders ist, als die hier aus Amerika rüber transportiert wird. Denn das, wenn man allein sieht, was für einen Unterschied Winnetou gemacht hat, ja, wo in den amerikanischen Western waren die Indianer meistens zu der Zeit die Bösen, die man bekämpfen musste, die man aus dem Weg räumen musste, um Lebensraum im Westen zu schaffen und all diesen Unsinn. Und wir hatten ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Native Americans. Durch Winnetou, wo das halt die edlen Wilden sozusagen waren. Und da ist eine Verkleidung, geschieht da auch aus einem ganz anderen Motiv in Deutschland, glaube ich, oder ist in der Vergangenheit geschehen, als man das noch durfte, als es in Amerika passieren würde. Ja, es gehört und es außerdem hat auch einen ganz anderen Punkt, weil wir hier etwas, oh, ich sage das böse Wort, etwas Exotisches sozusagen als Kostüm genommen haben und nicht den Nachbarn aus dem Reservat 300 Meilen weiter oder so. Also das finde ich überhaupt auch wieder eins von den Problemen, die man ganz schlecht auf der gleichen Schiene verhandeln kann, wo man dann Amerika und Europa einfach gleichstellt und sagt, ja, aber... Ja, vor allem wird das, also wollte ich noch sagen, das wird eben zu keiner Kultur wirklich da, dass man dass so Zwangsgefangene sind oder so. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Also wenn dann eine Kultur, die von außen aufgedrückt wurde. Ich gehe als Sklave auf eine Party. Ja. Oder würde ich mal sagen, also sozusagen als Leidensfigur, das ist ein komisches Kostüm. Aber das ist ja nun was anderes, als ob ich mich als Indianer in diesem Fall, Häuptling oder Pirat oder Native was. American? Und das ist interessant. Warum ist es ein Unterschied? Als Sklave? Naja, Sklave und Native American zum Beispiel. Der Indianer heute, sagen wir mal, glaube ich, sieht sich jetzt nicht notwendigerweise als Leidensfigur. Es gibt sehr viele Leute, die sehr stolz auf ihre Herkunft sind. Ich habe die. Ja, das Ganze derailt jetzt ein bisschen und den Höhepunkt haben wir. Da ist jetzt an sich nur noch ziemlich viel rumgeschwurbelt. Er hätte einfach nur sagen sollen, dass das Problem daran, das, was wirklich so schockierend und fürchterlich ist, was wir jetzt alle ja gelernt haben, wie die selbst gesagt hat, nicht ist, wie die sich gekleidet haben, sondern was mit ihnen gemacht wurde. Und da wir das nicht mehr mit Leuten machen, ist es scheißegal, wie man sich kleidet. Diese Diskussion, die der Fleischhauer da jetzt gerade geführt hat, das ist ja im Prinzip, also wir waren ja gerade beim Football, ne, und da gab es halt diese Debatte über die Washington Redskins, die jetzt seit 2 Jahren oder so das Washington Football Team heißen, weil sie ja, und da gab es ja endlos lange, schon seit etlichen Jahren haben sich so aufgeregt über diesen Namen Redskins und dieses Logo von denen. Und hatten wir ja damals auch drüber geredet, aus meiner Sicht ist es einfach nur, diese ganzen Logos sollen ja irgendwie darstellen, irgendwas von Kampfgeist und so und diese Rothaut, halt Kriegsbemalung und so weiter und so fort, halt eben dann im Sinne von Kampfgeist, Sportsgeist und in keinster Weise irgendwie negativ das ist eine Ikonografie von einem Sportteam, wo Leute sich ja dahinter versammeln sollen und das dann anfeuern und so. Und da in irgendeiner Art und Weise von auszugehen, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie schlecht aussehen lassen soll oder so oder als minderwertig erscheinen oder was weiß ich nicht. Das ist einfach nur vollkommener Schwachsinn. Und außerdem gibt es ja auch genauso gut die Raiders in der NFL, die haben ein Logo mit einer Person drauf, die eine weiße Haut hat. Und es gibt die Wikinger, die Vikings, die haben auch ein Logo von einer Person, was weiße Haut hat. Und keinem dieser Sachen wird vorgeworfen, dass es irgendwie jetzt irgendwelche Seeräuber im Fall von den Raiders oder hier Wikinger irgendwie, welche Skandinavier irgendwie heruntersetzt oder schlecht behandelt oder so. Obwohl man das ja genauso sagen könnte, wenn das jetzt einfach nur darum geht, dass es eine Person ist und stereotype Darstellung, ist es auch in beiden Fällen. Dieser Wikinger hat so einen Wikingerbart und so einen Wikingerhelm und so. Und natürlich verkleiden sich diese Leute, die da im Stadion sind, dann auch als Wikinger und Stereotyp. Und das müsste ja man dann ja genauso sagen, dass das jetzt schlecht ist, dass das jetzt irgendwie das herabsetzen soll, Leute aus Schweden irgendwie herabsetzen soll oder aus Dänemark oder wo auch immer die herkommen. Und es ist genauso Banane. Der einzige Unterschied, der es natürlich ist, ist halt mit natürlich der amerikanischen Geschichte und es ist eine amerikanische Sportart, die in Amerika gespielt wird. Und auch da wieder, diese Washington Redskins sind ja jetzt nicht vom Bundesstaat Washington, sondern von der Stadt Washington, also von der Hauptstadt quasi gewesen. Also du hast die Hauptstadt der USA, die sich da halt diese Rothäute dann da quasi genommen hat. Und das ist ja auch schon wieder ein Zeichen eigentlich, was jetzt nicht ein Zeichen von Marginalisierung oder die Leute schlecht machen ist oder so. Sondern eher im Gegenteil. Aber nein, diese ganzen Heinis hier, genauso wie die Leute hier, waren halt der Meinung, das ist unglaublich furchtbar und rassistisch. und geht gar nicht. Und es hat halt ein paar Jahre gedauert, um mit den ganzen Leuten aus den Medien, Herrscher und so, und eigentlich die George-Floyd-Geschichte war, glaube ich, noch der ausschlaggebende Punkt. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Aber ja, als das dann halt so richtig en vogue wurde, jetzt irgendwas gegen sogenannten Rassismus zu unternehmen, haben sie dann jetzt den Namen geändert. Und jetzt ist es das Washington Football Team. Oder die Genies wow. der Langeweile, können sie sich auch gerne nennen. Ja, wirklich. Boring, boring, Washington. Washington 96. Nee, Eintracht Washington. Ach komm. Komm, das war jetzt aber schwach. Das ist wie so, FC Bayern Washington. FC Bayern Washington. Ja, dafür gewinnen sie nicht oft genug. Ja, hier in Amerika haben sie auch Cancel Culture betrieben und mal wieder so ein paar Statuen im Prinzip auf die Streichliste gesetzt. Und bei dem Abbau der Statue von General Lee, dem Südstaatengeneral, Robert E. Lee, genau, hat man so Zeitkapseln gefunden, wo dann die Leute. Hatte der eigentlich chinesische Eltern, Robert E. Lee? Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, was ich bemerkenswert finde, die Meldung, dass sie da solche Figuren abhauen. Oder dass da irgendwas, dass da so Kapseln drin waren, sogar mehrere. Naja, gut, aber das ist ja mit den Kapseln, das ist ja schon eine uralte Tradition in die Grundsteine von irgendwas. Das machen wir ja heute auch noch. Ja, also was du so magst, ist eine Lootbox beim Statuensturm. Ja. Ja, gut, aber gut, dass sie den Lee abbauen, wundert mich jetzt nicht. Also okay. Nicht, dass ich das befürworte, aber er gehört halt zu den Leuten, wo das nur eine Frage der Zeit war, bis sie anfangen, ihn vom Sockel zu schrauben. Ja, wenn ich das hier richtig verstanden hatte, dann haben sie sich ja in diesen Zeitkapseln jetzt auch nicht positiv zu dem Thema Sklaverei geäußert, sondern eher, was war das eine, irgendwie so ein Zeitungsartikel mit so einem Stich von der Beerdigung von Lincoln und lauter solche Geschichten. Ja, ich finde das ziemlich unspektakulär. Das weiß ich noch. Gemerkt habe ich mir dann nicht, dass es nicht so gut so genau war. Aber es war ja ein Zeitungsartikel halt von dem Tag und so. Ja, okay. Ja, was sie da wahrscheinlich dran jetzt gewundert hat. Also ist halt eben, dass das jetzt keine Verherrlichung irgendwie war. Wenn man jetzt in so eine Statue irgendwie reintut, könnte man ja meinen, dass sie da jetzt einen auf, wir hier sind die allertollsten. Aber als er gestorben ist, hat er ja auch schon verloren gehabt. Ne? Von daher. Naja, sonst war man eine Statue, ne? Gebaut. Ja. Wenn man den nicht verehrt, auch ein bisschen, ja. Hm. Ja, finde ich das auch nicht so. Was war denn jetzt nochmal in der Zeitkapsel drin? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, voll Glurak. Ja, verschiedene Dinge, Zeitungsausschnitte, Bücher, Zeitschriften, lauter so Sachen aus der Zeit halt. Ja. Okay. Und ein paar Comments. Ja, erst Hungerstreik, dann Gurkenbrote von Nike Laurenz. Über Monate begleitete ich Klimaaktivisten in Berlin, die nichts essen wollten, bis Scholz, Baerbock und Laschet mit ihnen sprechen. Sie wurden von vielen belächelt, dabei waren sie bestens organisiert. Ja und? Ethics in Journalism, meine Damen und Herren, macht dich nicht mit guten Dingen gemein, meine Damen und Herren. Aber die Frau Laurenz macht hier eine absolute Hagiographie, praktisch eine Heiligsprechung der Hungerstreiker. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die ganzen Memes, die es da gab. Als ich die Gruppe kennenlernte, ich traf sie mehrmals beim Protestieren und beim Hungern, war ich vor allem erstaunt. Ich kam mit diesen negativen Kommentaren im Ohr. Diese Rebellen haben doch keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Aber sie hatten Ahnung, mehr als viele andere, die auch ein Anliegen haben. Sie wussten, wie man auf sich aufmerksam macht, wie man die Presse um sich schart. Sie teilten mir eine Sprecherin zu, die sie gekürt hatten. Sie schickten mir Mails mit Streikupdates, anfangs täglich auf Deutsch und Englisch. Was für Profis, oder? Wer sonst außer den Hungerstreikern wäre da keiner drauf gekommen auf Öffentlichkeitsarbeit. Aber diese jungen Leute, die haben das schon drauf, ja. Die Gruppe kommunizierte über WhatsApp. Wahnsinn. Wahnsinn, Nike. Die sind ja voll vorne dran. Vor der Welle surfen, Nino. Es ist selten, dass die, über die wir Journalistinnen und Journalistinnen berichten, so erreichbar sind. Sie wiesen auf ihre Webseite hin. Guck mal, OPEX. Sie wiesen auf ihre Webseite hin. So, wow. Internet. Auf ihre Instagram-Stories. Sie organisierten Pressekonferenzen unter freiem Himmel, beschäftigten einen eigenen Fotografen. Die wörtlichen Zitate ihrer Mitglieder, die ich in meine Texte schrieb, sollte ich ihnen schriftlich vorlegen. Aha, hört sich für mich nach einem organisierten Kader an, der seine Außenwirkung kontrollieren will. Und da sollte Journalist sofort kalte Füße kriegen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja keine Journalistin, Nike Lorenz. Als sie im November Olaf Scholz, der sich erbarmt hatte, zu einem Gespräch in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung trafen, waren Journalisten im Saal wegen Corona nicht erlaubt. Schwierig für die Berichterstattung, doch für einen exklusiven Einblick luden die Aktivisten mich kurzerhand am Abend zuvor in ihre kleine Berliner Wohnung ein, wo sie sich mit Laptops und Gurkenbroten zur Planung des Scholz-Treffens verabredet haben. Als ich mich später verabschiedete, sagte die Sprecherin: Sehr nett, dass du gekommen bist. Außer dir haben wir niemanden hierher eingeladen. Im Treppenhaus musste ich lachen. Diese Rebellen sind wirklich nett oder extrem clevere PR-Profis. Und genau hier haben wir den Punkt, wo halt nichts mehr von Journalistic Ethics über ist. Es ist nur Positives über diese Leute. Es ist nicht, dass sie noch sagt irgendwie, sie haben mir noch irgendwie Bilder von ihnen mit Unterschrift geschenkt oder so. Also es ist so ein bisschen so ein Fan und Star anscheinend. Und auch so ein bisschen, wie heißt sie, Nike Laurelotius. Nee, Laurenz, ja. Sehr blumiger Stil. Ja, also oh, im Treppenhaus so musste ich lachen. Haha, wie nett die waren. Ja, auch so, das ist ja auch wieder so dieses... Wir haben uns ja während Gamergate schon immer drüber lustig gemacht, dass die Rezensionen von den Leuten anfangen mit: Ich saß in einem düsteren Garten in der Upper New York, bla, und ja, der Wind war kalt. Und wann kommst du endlich zu dem fucking Spiel, ja, Lee Alexander? Das ist, wenn du 400 Wörter machen musst für einen Auftraggeber oder so. Aber also auch dieses völlig unkritisch. Völlig, aber dabei gibt es doch die Frage zu klären, ist es überhaupt vernünftig oder ist es demokratisch zu versuchen, den Staat mit seinem eigenen Leben zu erpressen? Ist das überhaupt sinnvoll? Wollen wir sowas? Soll demnächst irgendwie jeder, der irgendwas will, erstmal eine Woche hungern? Oder wo wird darüber gesprochen? Also du sagst, okay, die wurden Ziel von Häme und Spott, ihr Vorhaben sei naiv, erpresserisch, sinnfrei. Nee, das ist Kritik. Also das hat für mich nichts mit Häme und Spott zu tun. Erpresserisch, ja. Naiv, ja. Sinnfrei, großenteils. Ich meine, dass sie halt damit Publicity für ihre Forderungen kriegen, den Teil würde ich anerkennen. Aber auch da ist mir das Mittelhungerstreik einfach zu hart. Also ja, ist schon maximales Getrommel dann, ne? Sozusagen. Lauter kannst du dich trommeln als mit dem Hungerstreik. Hört noch, indem du dich verbrennst oder so. Ja. Also, und näher dran an seinem Subjekt kann man eigentlich auch nicht mehr sein. Ne? Ja, hier den Artikel habe ich eigentlich nur wegen des Titels mitgebracht, wo ich mir dachte, also Pandemie hat Priorität, Ampel lässt sich mit der Cannabis-Freigabezeit. Dachte ich mir nur, wie läuft während der Pandemie nichts anderes mehr? Das ist alles so prioritär, dass man überhaupt nichts anderes mehr machen kann, oder was? Ja, oder ist das eine blöde Ausrede vielleicht irgendwie? Einlesen müssen, weil da steht im Prinzip drin, dass sie sich Sorgen machen, dass es im Bundesrat scheitert im Moment. Ja, da muss man wahrscheinlich ein paar neue Landtagswahlen abwarten, bevor man da... Dann tröpfelt es auch in dem letzten dann durch. Und das, ne, ist ja auch was im Prinzip, was das Letzte, was uns quasi noch rettet vor allerhand Blödsinn, wobei ich das nicht mehr dazuziehen will, aber ja, hat allerhand Blödsinn von den Sachen, die da jetzt im Koalitionsvertrag drinstehen, das ist im Endeffekt halt... Ja. Wenn ihr sie im Bundesrat auch noch nicht mehr hättet, das stimmt natürlich. Ja, aber auch wie im Bundesrat, Mehrheiten im Mehrheiten für Grundgesetzänderungen muss man ja auch eine Zweidrittelmehrheit haben im Bundestag schon. Das wird ja auch schwierig. Und ja, das ist wahrscheinlich das, was dann doch auch die Bremse drauf macht auf den Kulturkampf. Ja. Ja, sie haben ja auch ihr Superministerium da, glaube ich, nicht eingeführt, ne? Ihr Klimaministerium, als das sein sollte. Ja, dass man alle Anträge irgendwie prüfen sollte, weil das ja rechtlich gar nicht so einfach ist. Ja, ja, wofür allerdings eine sehr gute Zeit ist, ist Gas- und Atomkraftwerke als grüne Technologien einzustufen, meint die Europäische Kommission. Das kam mal ebenso aus dem Nichts für manche deutschen Politiker. Für mich kam es nicht so ganz überraschend, also zumindest die Gasangelegenheit, das Atom, das hat mich dann doch überrascht. Wir in Deutschland fahren ja eine komplette Anti-Atom-Strategie. Und das hat halt Folge, dass alle nachhaltig in Deutschland, ne? Da keine Investitionen mehr tätigen. Aber wenn es europaweit halt diese Zertifizierung für grüne Investitionsmöglichkeiten gibt, dann heißt es, dass auch deutsche Investoren wieder in ausländische Atomanlagen investieren könnten und da das sich halt überproportional lohnen würde. So, weil es halt diese, ja, weil es halt Sonderregelung auf dem Finanzmarkt dann für diese Anlagewege geben würde. Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen übergangsweise unter strengen Voraussetzungen als grün eingestuft werden. So. Sollen die nicht bei Atomkraftwerken, bei Atomkraftwerken ist die Vorgabe, dass ein konkreter Plan für den Betrieb einer Entsorgungsanlage für hochradioaktive Abfälle bis spätestens 2050 vorgelegt wird. Was für eine Auflage? Ne? Haben sie nur 28 Jahre Zeit. Ja. Und bei Gaskraftwerken ist die Auflage, da finde ich auch sehr schön, nur noch 100 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde erzeugen dürfen. Das ist technisch nicht möglich. Das heißt, der Gaskraftwerkbetreiber muss sich im Endeffekt Zertifikate kaufen, zukaufen, um auf diese rechnerischen CO2-Äquivalente zu kommen. So, also es ist mal wieder ein sehr schönes Geldumwälzungsprogramm. Und das mit den Atomkraftwerken drin steht, das ist an sich das Besondere an dieser ganzen Angelegenheit, weil das halt für viele Leute jetzt aus dem Nichts kam. Und bis Mitte nächster Woche kann dagegen noch Einspruch eingelegt werden. Dann müsste eine qualifizierte Mehrheit, also 65% im Europäischen Parlament, dafür mobilisiert werden für einen Eilantrag. Dann müssten die alle anwackeln extra, um das noch zu stoppen. Das heißt, es kann eine lustige diplomatische Posse in den nächsten Tagen geben, dass halt die Politiker, die besonders gegen Atomkraft sind auf europäischer Ebene, unter anderem halt die deutschen Diplomaten, alle Leute versuchen, ins Parlament zu trommeln, um diese Regelung zu stoppen. Nochmal, es hatte keinerlei Konsequenzen, dass neue Atomkraftwerke in Deutschland gebaut werden können, aber es hätte zur Konsequenz, dass es für deutsche Investoren doch wieder attraktiv sein könnte, im Ausland in Atomkraftwerke zu investieren. Ja, aber dann fließt doch EU-Geld in ausländische Atommeiler. Das noch dazu, das auch noch dazu. Ja, das halt auch der deutsche EU-Anteil, der würde auch dafür benutzt werden. Und den Strom, der davon kommt, an uns weitergereicht wird, zahlen wir auch noch. Über diese ganzen EU-Subventionen brauchen wir ja gar nicht mehr reden. Da wird so viel Geld verschwendet, aber das ist natürlich auch der Fall, dass Deutschland dann halt an die Europäische Union zahlt, Geld zahlt und damit dann halt Atomkraftwerke im Ausland quasi subventioniert. Es ist eine sehr schöne Situation. Ich bin gespannt, das lustig. Dass wir ja jetzt auch zum Jahreswechsel, ich glaube, 3 Atomkraftwerke stillgelegt haben. Also 2 von Preußen Elektra hatte ich gesehen, aber und noch ein anderes. Aber ja. Und unsere Netzkapazitätsreserve wird immer kleiner. 3 von 6 waren das, ne? Gab es auch noch, habe ich mir auch noch angeschaut. So das Statement von den Kraftwerksleitern gab es auf dem einen YouTube-Kanal und meinten dann so, ja, und jetzt starten wir die Rückbauphase. Die dauert dann wohl auch noch ein paar Jahre, bis das alles wieder weggebaut ist. Ja, und weitere Gaskraftwerke müssen gebaut werden. Also ich sage ja, es wird noch, das wird auch noch nicht nur zu einem europaweiten Boom der Gaskraftwerke führen, aber auch in Deutschland werden wahrscheinlich bald neue Gaskraftwerke-Projekte gebaut werden, weil der Strom muss irgendwo herkommen. Ne, den Rest könnt ihr euch denken. Tja, man könnte ja auch wieder mit Carbon Capturing anfangen auf den Kohlekraftwerken. Und wir zahlen die ganze Scheiße mit dem Strompreis obendrauf, auf die EU-Abgaben, auf den anderen Kram. Vielleicht gibt es ja bald eine Möglichkeit, billigen Kohlestrom aus China zu importieren. Vielleicht können die ja mit irgendwelchen Elektrostrahlen über den Horizont das lenken und wir können das hier auffangen, irgendwie so Harp-mäßig oder so. Ne, also, das könnte man dann auch grün nennen, da könnte man sagen, Atmosphäre gefilterter Strom, da ist kein CO2 mehr drin oder irgendwie sowas. Oder der Harp löst die CO2-Moleküle in der Atmosphäre auf und dann hätten wir grün importierten Kohlestrom aus China. Ja, aber das ist natürlich Blödsinn gewesen, weil China ist nicht mehr so viel am Exportieren, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Da geht es wahrscheinlich hier auch in dem Artikel drum. Wir haben den Export. Beziehungsweise darum, dass es einfach jetzt auch nicht zuletzt wegen Corona dann auch einiges schlechter läuft wohl in letzter Zeit und sie wollen jetzt da angeblich was ändern. Und zwar, wenn ich das richtig hier in dem Anriss ist ein Bezahlartikel, den man nur so zum Teil lesen kann. Wie ich so richtig verstanden habe, wollen sie wohl mehr Staat walten lassen dann in ihrer Wirtschaft. Also wollen das Private mehr zurückdrängen. Eben eine ganz normale planwirtschaftliche, sozialistische Zielrichtung, ne? Da wollen sie noch mehr hin und dann Hongkong natürlich mit einbeziehen. Ja, viel mehr war nicht in dem Artikel, sondern zwei Absätze nur man lesen konnte, frei. Also vielleicht nicht uninteressant, was die Chinesen da wirklich machen und dass sie was ändern wollen, wirklich wusste ich auch noch nicht. Ja, Staatsanwalt mit künstlicher Intelligenz. Du bist schuldig. Nächster. Genau. Schuldig, 0-1, 1-0, schuldig und nicht schuldig, ne? Ja, China entwickelt Staatsanwaltschaft mit künstlicher Intelligenz. Ja, das ist schon einige Jahre her, dass sie das gemacht haben, aber Netzpolitik ist es, die haben das damals auch schon begleitet, aber seit 2019 gibt es im Endeffekt schon ein Tool in China, was bei den Staatsanwaltschaften benutzt wird, wo sehr viele der Überwachungssysteme halt mit einfließen, wo im Endeffekt auch das ganze Social Credit System, was, wenn es in Benutzung ist, da genutzt wird. Und wo das System seit 5 Jahren läuft es schon und seit 2019 ist es aktiv im Einsatz und es hat quasi die Funktion, wenn eine Staatsanwaltschaft irgendeinen Fall überprüft, dann läuft diese KI im Hintergrund und macht eine formale Überprüfung und eine Plausibilitätsüberprüfung. Hat der Staatsanwaltschaft ordentlich gearbeitet oder ist da irgendwas schiefgelaufen? Und es ist jetzt quasi in der Stage, ein Mensch arbeitet und die Software kontrolliert den Menschen nochmal, weil die Partei kann dem Menschen ja nicht vertrauen, Klammer zu. Und aber die nächste Stage wird halt sein, dass die Entscheidungsfunktion halt dann direkt auf dieses System ausgelagert wird, ob man das jetzt künstliche Intelligenz nennen will oder nicht. Da kann der OPEX vielleicht mehr zu sagen als ich. Ja, es ist im Endeffekt einfach nur ein System, was über 5 Jahre mit Fällen gefüttert wurde, die ganze Zeit im Hintergrund, die schon vom Staat standardisierten Handlungen, die Staatsanwälte vollzogen haben, überprüft hat und gelernt hat und tatsächlich übernehmen kann. Und es soll Testläufe geben in gewissen Regionen, dass es dieses Jahr für 8 verschiedene Strafdelikte eingesetzt wird. Dann wird es quasi genau andersrum laufen. Dann wird in der ersten Phase wird quasi diese KI die Entscheidung treffen und die Staatsanwälte werden halt diese formale und Plausibilitätskontrolle durchführen. Nochmal, nur formale und Plausibilitätskontrolle, nicht fundamental, ob es rechtlich rechtfertigt ist oder nicht. Das ist das Rechtssystem in China, lässt das halt zu. Also die Tatbestände, wo es geht, Kreditkartendiebstahl, Kreditkartenbetrug, Glücksspiel, schlechtes Fahrverhalten, ich übersetze das gerade, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Ladendiebstahl, allgemeiner Betrug und Störung des öffentlichen Friedens, was halt quasi sowas wie halt man sagt, was Böses gegen die Partei ist. Störung des himmlischen Friedens. Also, das ist schön. Also wenn du was in China irgendwie online postest und die KI sagt, ja, alles klar, Störung des öffentlichen Friedens und dann kann der Staatsanwalt auch nur noch sagen, ja, formal gesehen ist alles richtig. Plausibel ist das auch. Stimmt alles. Und das bald dann auch nicht mehr. Die KI hat immer recht. Das Problem, was du mit sowas halt einfach hast, ist, okay, du hast etliche Probleme, was KIs angeht. So, das größte Ding ist halt die Erklärung dahinter, wie es die Entscheidung getroffen hat. So, weil intern ist ja alles nur so Mathe und Vektoren und so. Ja. Und generell haben je nach Architektur, wie sie diese KI jetzt gebaut haben, kann es sein, dass es Schwierigkeiten gibt zur Stabilität davon. Das heißt, das Ding könnte auch mal Sachen einfach spontan vergessen, so rein mathematisch. So. Oder es könnte sein, dass das Ding halt nicht plastisch genug ist, um sich wirklich an Sachen anzupassen. Weißt du? Die so, meinen, die hätten eine 94-prozentige Reliability-Quote, also 94% macht die Software das richtig gegenüber Menschen, die halt auch von anderen Menschen überprüft würden, die haben 98% Korrektheit. So, also ja, das ist cool, ja, aber weißt du, so ja, das Maß von... Ich glaube, ich weiß auch, wie das dann funktioniert. Also so viel Prozent sind die Leute, die schuldig gesprochen werden. Und die ja, das Rechtssystem in China lässt sowas auch zu. Das ist ein Euphemismus, wenn ich das sage. Ich meine, wenn du ein Computerprogramm schreibst, was dich schuldig sprechen kann, dann kann man sich vorstellen, wie komplex in Anführungszeichen das Rechtssystem in China ist. Es ist relativ simpel. Der Ulius Yui spricht was Interessantes an den Chat, nämlich der fragt, wann dann der KI-Verteidiger zur Verfügung steht. Das wäre dann die nächste Sache, die programmiert werden müsste. Ja, eigentlich ein KI-Verteidiger, der das dann ist, das ist ein Witz, aber das ist tatsächlich eine ernsthafte Sache, um die man sich kümmern sollte. Hier, ja. Mit Blick auf China. Weil das Lustige ist, die Chinesen, wir haben deutsche Forschungskooperationen, ja, das läuft unter dem Thema Legal Tech und Smart Contracts. Ja, da haben wir mit denen, da haben deutsche Forschungsunternehmen mit dem chinesischen Staat diese Systeme mitentwickelt. Und die Chinesen bedanken sich dafür bei Deutschland und weisen auch darauf hin, dass wir ja auch bei diesem Austausch was gelernt hätten und bei uns in unserer Strafverfolgung ja auch schon bestimmte automatisierte Systeme jetzt benutzen würden, aufgrund der Erkenntnisse, die aus dieser Kooperation erflossen sind. Das macht echt Spaß, wenn ich sowas lese. Ne? Für den Generalbundesanwalt und so, dass er auch mehr von den Rechtsextremen findet. Trainieren. Hauptsache, man gehört nicht zu den 3%, die KI dann falsch einschätzt. Das ist halt auch nur so ein Ding von, ja, es ist cool, ihr habt so Metriken und habt dann einfach Datenset verglichen und gesagt, ah cool, das wurde so und so korrekt annotiert, ja. Aber es geht hier nicht darum, dass das Ding ganz klare Linien dazwischen zieht. Das sind so viele komplexe Parameter und es ist halt echt einfach sogar für Menschen schwer dann in Fällen korrekt zu urteilen, was das angeht. Computer sagt nein. Ja, okay, cool. Ja. aber ich finde es andererseits, finde ich schon ganz cool, dass wir uns annähern an Psycho Pass, dieses Manga-Anime-Ding, wo da auch so eine KI eine Gesellschaft leitet, was Kriminalität angeht, und dann laufen Polizisten rum mit so KI-gesteuerten Waffen und dann heißt es so, ja, das Potenzrisiko davon, dass diese Person, die jetzt gerade unschuldig ist, durch den Stress, den sie gerade erlebt hat, kriminell wird, ist bei 98%, du darfst ihn umbringen. Weißt du? Also quasi, sie hat gerade gesehen, wie die Polizisten irgendwelche Leute umgebracht haben, es kann sein, dass sie dem Staat nicht mehr so ganz vertraut, also direkt Dissident. Ja, yeah, genau. Oder wenn einfach nur irgendein Typ einen Amoklauf macht in der Serie, so, dann sind da Leute da, die das mit angesehen haben und dann sagt die KI so, ja, jetzt das Kind da, was das mit angeschaut hat, das ist jetzt gerade gestresst so, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit wird es kriminell, also können wir es mal erstmal vorzeitig... Ja, genau. Eliminieren. Es ist wirklich fucking dämlich, sowas zu machen, weil das, Jesus Christ, Mann, was ist, wenn da irgendwie dann politisch sich gesellschaftlich in dem Land mal irgendwann ändern sollte, weißt du, wie wirkt sich das dann auf eine KI so aus? Das ist ja der Punkt, die KI ist ja keine, die auf technischen, logischen Fundamenten basiert, sondern es geht ja um den politisch-ideologischen Input, der da reinfließt, wie die Gesellschaft aussehen soll. Das heißt, wenn sowas einmal etabliert ist, dann kann sich die Gesellschaft gar nicht mehr verändern, wenn die KI wirklich für das gesellschaftliche Handeln notwendig sein sollte. Wenn wir die KIs perfekt haben, dann haben wir auch endlich den perfekten NPC, ist da alles prima. Die einzige Form von KI, der ich zutrauen würde, in der Lage zu sein, so einen Job zu tätigen, okay, müsste eine sein, die nicht so eine schmale KI ist. Im Endeffekt haben sie einfach Siri für Kriminalität erfunden. Wow, klasse, super. Weißt du, es müsste eine KI sein, die eine generelle Intelligenz ist oder sogar eine Superintelligenz. Und das haben sie nicht. Sie haben nicht die Technik dazu. Dafür bräuchtest du, wenn, dann einen generellen Quantencomputer, wenn überhaupt. So, und das haben die halt nicht in dieser Form. Das hat keiner. Und das ist einfach nur ein fucking dummes Social Credit Score Experiment, was die da betreiben. Ja, aber wenn es mit deutscher Technik geschrieben ist, dann rattert es wahrscheinlich und dann kommt unten so ein kleines Blatt Papier raus, wo da drauf steht: schnell, schnell, schuldig. Ja. Verboten. Pack doch einfach alle Chinesen unter Generalverdacht und dann schalte mal einige frei. Das wäre leichter. Administrativ als so eine KI zu haben. Du meinst, genau. Eine Whitelist ist besser als eine Blacklist. Ja, die Whitelist ist einfach Chinesen, anstatt irgendwie Social Credit Score zu haben. Ist dann in KI. China aber nicht eine Yellow List? Ching Tong, Ping Pong, Ling Long, Ding Dong. Also, und deswegen bauen jetzt eine extra große Rakete, damit alle Gewhitelisteten den Planeten verlassen dürfen. Ja, genau. Die Überschrift ist Affen, etwas sehr reißerisch. Worum es wirklich geht, ist, China hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben für ein 1000 Meter langes Flugobjekt, das im Weltall als Raumstation dienen soll und möchte dann auch dort praktisch neue Raumschiffe bauen. Aber wie gesagt, es ist nur eine Machbarkeitsstudie. Man gibt selber zu, dass das halt mit der heutigen Technik der Bau einer solchen Anlage durchaus möglich sei, nur es ist halt nicht finanzierbar. Es werden verschiedene Ideen hin und her geworfen, wie man, dass man da oben praktisch riesige 3D-Drucker installiert, die dann die benötigten Teile direkt vor Ort drucken. Habe ich auch überlegt, am besten wäre es, wenn man dann hinten so einen Saugschlauch dran macht, der den Weltraumschrott ansaugt. Ja, genau. Und daraus druckt aus dem Dings, das malt man dann klein und druckt daraus irgendwie die neue große chinesische Raumstation. Klingt wie eine Idee von Elon Musk auf jeden Fall. Übertrieben. Technisch auch schwierig. Man könnte halt ein so großes Schiff auch nicht praktisch, man kann es nicht auf der Erde bauen und dann wie herkömmlich. Das ist auch klar, es geht ja im Prinzip gar nicht viel zu schwer und groß. Klar. Eben, also man müsste das dort oben zusammenschrauben und man kann sich ja vorstellen, wie viel Versorgungsflüge nötig wären, damit eine 1000 Meter lange Struktur entstehen kann. Da kann wer auch immer, dann Elon Musk oder sonst wer, hat dann die Lizenz zum Gelddrucken. Dr. Evil. Ja. Können die Chinesen nicht einfach alle übereinander steigen und dann sind die da hoch genug oder nicht? Das könnte auch gehen. Oder sie bauen einen Weltraumaufzug. Sie können ja mal die Piraten fragen. Ja, fand ich interessant. Ich danke dem Cyber Grombacher auf Twitter für den Hinweis. Folgt dem Cyber Grombacher auf Twitter. Leute. Ja, ach, nö. Jetzt 22 Jahre später plötzlich hört es ihn auf. Hört es auf. Ich hab daneben geklickt. Auf jeden Fall. Ja, Y2K 2022 oder so. Ja, Y2K, vielleicht kennen ja manche das gar nicht mehr, weil das schon so lange her liegt. Es gab eine Computer haben ja eine interne Uhr und da gibt es eine gewisse Länge von Stellen, die angezeigt werden können, beziehungsweise die digital umgewandelt werden können in ein Datumsformat. Und im Jahr 2000 gab es halt die Befürchtung, dass halt die ganzen Systeme nicht auf das Jahr 2000 umspringen, sondern aus diesen technischen Limitationen auf das Jahr 1891 oder irgendwas zurückgehen. So. Und dadurch, dass halt das Datum bei vielen Computersystemen nicht mehr stimmt, dann werden Atomraketen gestartet und alle Computer stürzen ab und da gab es die wildesten Geschichten. So, und genauso ein Fehler hat es jetzt bei Microsofts Exchange-Servern gegeben. Und zwar ist es einfach genauso gewesen, dass da technisch gesehen ein 32-Bit-Integer war und der konnte halt das Datum in dem Format nicht feststellen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist so ein Tweet, wo das auch nochmal kurz drin steht. Ja, was war theoretisch diese Virussoftware, glaube ich, von dem Exchange. Genau, es war halt nicht das Hauptsystem, es war ein ein Filter, eine Mailfilter, also das Mailfiltersystem, das Malware-System. Manche Unternehmen haben eine eigene Software. Es geht da um die Sache, die standardmäßig aktiviert ist von Microsoft. Als Workaround wurde empfohlen, die Anti-Malware-Software und die Mailfilterung mal auszuschalten, damit die E-Mails, die in der Pipeline feststecken, rausgehen würden. Was ein nicht sehr sicherheitsorientierter Hinweis ist. Aber ja, es gibt auch schon ein Patch und alles dafür. Es ist einfach nur lustig. Es ist, jedes Jahr kommt das Thema irgendwie wieder. Das ist schon wirklich sehr lustig. Ne? Und wie gesagt, rein technisch ist das ja eigentlich eine Sache, die vorhersehbar ist. Das muss man da wissen, wenn man diesen Code schreibt. Okay, das funktioniert nur bis zu dem Datum und dann gibt es einen Fehler. Wahrscheinlich denken die Leute, die das geschrieben haben, dass es bis dahin schon lange überholt ist. Ja, und viel Software wird ja auch von Freiwilligen einfach geschrieben und dann wird der Code von den Leuten benutzt und wird vielleicht nicht mehr gepflegt. Das ist ja generell ein großes Problem, dass viele kommerzielle Firmen halt auch das dann nicht richtig pflegen, sondern einfach nur die kostenlosen Sachen überall abstauben. Ja, vielleicht liegt es daran. Aber lustig. Ja, sind ein paar E-Mails nicht rausgegangen, aber da war Y2K doch ein bisschen bedrohlicher. Die Welt wird es hoffentlich verkraften. Ich meine, 90% davon waren Spam, der direkt irgendwie in irgendwelche Mülltonnen wandert. Also. Ja, ja. Eine kleine Zeitreise im Computer. Komisches Datumsformat. Ja, vielleicht, wenn es den Quantencomputer endlich gibt und das passiert beim Quantencomputer, dann gibt es eine Zeitreise zurück ins Jahr 1891 oder so. Nee, der Quantencomputer sagt dann, hey, das ist falsch, dann ist der Quantencomputer Zustand gleichzeitig auch richtig. Und dann ey, das ist falsch, ihr habt den Computer noch gar nicht erfunden und legt erstmal alles lahm. Man sieht hier wieder den Sinn von Updates. Ne? Leute, der Quantencomputer sagt vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Der sagt vielleicht. Alles zusammen. Wenn die Superposition sagt, die Katze ist tot und nicht tot. Wenn die Superposition so geil ist, ja, dann, warum bist du da nicht drin? Hm? Sei mal in der Superposition jetzt, komm. Ich bin in der Superposition, Teil dieses Podcasts zu sein. Kannst mich aber nicht messen, und dann verändere ich mich wieder. Verabschiede. Guck mich nicht an, ich bin gerade. Ich verende mich, ich kollabiere. Das waren die superpositionierten Weltraumaffen. Alle Mann in die Quanten. Liebe Waldmännchen, geht in den Wald und habt viel, viel Spaß dabei. Ihr könnt euch sicher fühlen. Es wird nichts passieren. Auf das 2022 die Steigerung von 2021 wird. Aha. 2G22, ja. Yeah. Kommt drauf an. Matrix 5. Das ist auch nicht ernst gemeint, ey. Matrix 5 wird schon produziert, oder wie? Das wäre schon eine helle Hölle. Das 21 wäre schon schlimm genug. Ja. Fördert, was der Freiheit die zerschmettert, was ihr schadet. Das mache ich. Aber sowas von. Und klick, denkt klick, immer dran, dass wir euch. Miete so pro Kopf, klicklich, that's safe space, not net. Kulturmarxismus. Und denkt dran, dass wir euch zu einem sehr seltsamen Punkt in eurem Leben kennengelernt haben. Oh ja, der Chat sagt, die neuen Tomb Raider-Spiele, alle drei, sind momentan kostenlos auf dem Epic Store zu finden. Boah. Wer da also Lust drauf hat, sollte da mal hinsurfen mit seinem Surf. Drei neue Teile auf einmal? Ja. Der Tipp. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und ich glaube Legend heißt das dritte oder so. Ja. Ist das eine Frauenfigur oder ist das mittlerweile nicht? Ja, die ist ja deutlich emanzipiert worden. Nein, es ist 9 Uhr abends. Bestimmt einen Mod für. Es ist 9 Uhr abends, die geht jetzt bitte alle schlafen. Nee, in den Wald. Im Wald schlafen. Oder ihr schlaft, aber da müsst ihr vorher noch ein paar Seiten im Knicklicht oder in Miete pro Kopf lesen oder auf That Safe Space gehen. Ja, also bis Tomb Raider runtergeladen ist, könnt ihr im Wald auf jeden Fall einen schönen paar Seiten lesen. Was geht geht alleine in den Wald und macht einen unangemeldeten Spaziergang. Geht in den Wald, findet euch mal irgendein Grab und dann raidet es. Tomb Raider. Nee, das ist nach deutschen Gesetzen eine ganz schlechte Idee, sich einen Hügelgrab zu suchen und da dann selber drin rumzugraben, das sollte man lassen. Ja, auch wenn da Bäume stehen, ein Friedhof zählt nicht als Wald. Geht nicht auf den Friedhof, geht in den Wald. Hauptsache, man hat keine unausgesprochene Meinungsäußerung zu tätigen. Aber auch bitte nur geboostert, okay? So. Geboostert? Boostert. Nein, nicht Booster. Geboostert. Du weißt nicht, was. Kulturbox ist was. Geboostert. Geboostert.